It's me, Mario! Der Jeschke singt schon, ich habe schon auf Record gedrückt. Ach so, wir nehmen schon auf. Ja, ja. Klar. Ja, herzlich willkommen bei Zockhart. Und erstens, wir haben uns sehr, sehr lange schon nicht mehr gemeldet. Der Herr Jeschke und meine Wenigkeit, wir sind sehr, sehr viel beschäftigte Personen. Absolut. Was keine Ausrede ist, wenn man sich so die guten Kollegen von Inside Moin mal vor Augen hält, die jeden Tag podcasten. Jeden Tag? Ja. Manchmal setzen sie mal einen Tag aus, aber ja, nee, das ist schon krass. Ja. Also Kudos und erstmal liebe Grüße an Inside Moin. Ich habe inzwischen sogar mal die das Glück gehabt, den Micha mal zu sprechen bei Facebook. Wir haben letztens mal Spiele getauscht, witzigerweise. Und ja, wir sind ja, der Herr Jeschke und ich, wir sind ja eh große Fans von Inside Moin, unser Lieblingspodcast, ohne jetzt zu schleimen oder Geld von den jungen Herren zu bekommen. Ja, egal. Wir reden ja hier heute über Zockhart eigentlich. Yes. Und, endlich mal wieder, ne? Ganz genau, lange endlich her. Endlich mal wieder. Ja, Prost darauf, ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Auf ein Bier, auch ein sehr guter Podcast übrigens, wo wir gerade Bier trinken. Ganz genau, ja, auch Andis einer von Andis Lieblingspodcasts, den ich eigentlich auch hier zum Zockhart mal einladen wollte, den Andi. Ja. Wir haben ja letztens gemeinsam mal Until Dawn angefangen zu dritt, sehr gut auch. Aber heute sprechen wir über ein Thema, was uns schon lange auf dem Herzen brennt. Ich glaube, ich weiß nicht. Absolut lange. Ich glaube, das erste Mal haben wir darüber gesprochen, diesen Podcast zu diesem Thema zu machen, als wir den Super Mario Maker Podcast gemacht haben. Ja. Und das schon echt jetzt anderthalb Jahre her. Ja, locker. Oder was? Locker, ja. Ja, von daher, worüber reden wir heute? Wir reden über den guten alten Game Boy. Ganz genau, das graue Monstrum. Wundergerät. Eigentlich so aus heutiger Zeit war der schon recht groß, ne? Ja, klar, eigentlich schon, aber Wobei jetzt die Handys wieder genauso groß werden wie der Game Boy früher, ja, nur stimmt. Flacher, ne? Ja. Ja. Und mehr Display. Ja, richtig. Ja, gut, Handys sind ja heutzutage fast ausschließlich Display, da ist sonst gar nichts mehr. Ja. Ich habe tatsächlich gelesen, kurz abschweifen, dass das iPhone 8 die gesamte Front als Display haben soll. Nicht mal mehr oben unten so Balken, wie wir es jetzt haben. Brauchst du nicht mehr. Finde ich schon doof. Ja, finde ich schon doof. So einen Homebutton haben. Ich glaube, den braucht man nicht mehr. Aber das ist auch nur, wie gesagt, ich habe das nur irgendwie auf chip.de oder was weiß ich, als Gerücht gehört. Und da soll wohl das gesamte Display die gesamte vordere Frontscheibe soll halt Display sein und überall wird beispielsweise auch dein Daumenprint erkannt. Ah, okay. Deswegen brauchst du effektiv den Homebutton wohl nicht mehr. Auch nicht schlecht, ne? Naja, mal sehen. Allerdings. Ich bin ja von der Entwicklung von Apple nicht mehr ganz so begeistert. Nee, seit Steve Jobs nicht mehr da ist. Richtig, da geht irgendwie. Viele Entscheidungen werden da nicht im Geiste des Erfinders getroffen. Das stimmt, ja. Ja. Egal, Game Boy. Genau. Stimmt, der Game Boy. Der alte Game Boy, der war ganz schön groß. Und irgendwie auch im Nachhinein, ich meine, wir sind beide Kinder dieser Generation, wir haben Gameboy gespielt, ne? Und jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch Gameboy gespielt haben, werden das wissen. Wir haben alle unzählige Stunden an diesem Gerät verbracht. Ich kann mich an sehr viele Begebenheiten erinnern. Besuch bei Oma, Gameboy dabei gehabt. Irgendwie überall eigentlich. Ne? Meine Mutter geht mit mir aufs Jazzfestival in Moers. Gameboy dabei gehabt. Ja. Irgendwo gesessen. Im Gras gesessen. Mutter guckt Konzert an. Da ist irgendwie Vater, hat am Plattenstand gearbeitet. Ne? Ja. Und ich sitze irgendwo und spiele Gameboy. Und echt, also das war ja das Tolle daran. Du konntest endlich deine Videospiele überall hin mitnehmen. Ja. Das Jeder war ein Autofahrt. Wahnsinn. Ja, Autofahren. Egal, wo man hingeht, egal wie kurz auch die Fahrt war. Einmal kurz angemacht. Irgendwie eine Runde Tetris geschmettert oder so. Ja. Absolut. Das war schon ganz gut. Wobei, aus heutiger Sicht, man kann ja eigentlich nichts auf dem Gameboy sehen, ne? Genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Wir haben da Stunden mit zugebracht, aber das Display. Ich weiß nicht, wie ich das als Kind gemacht habe. Ich habe, als wir darüber mal gesprochen haben, habe ich den alten Gameboy wieder rausgeholt und habe, ich glaube sogar einfach nur Tetris gespielt. Und ich lag auf der Couch, wie ich einfach immer normal auf der Couch liege und habe einfach nichts gesehen auf dem Display. Da musste ich mich auf den Bauch legen, auf diesem Ottomanen lang, die Arme so runterhängend, ein bisschen irgendwo ins Licht gehalten. Und dann konntest du erst halt sehen und vernünftig spielen. Ja, man musste wirklich den richtigen Winkel finden. Das war schon paradox und wir haben das einfach gemacht. Ja. Das war uns scheißegal. Ja, man ist auch heute einfach verwöhnt von dem natürlich, ne? Alles, wahnsinnig helle Displays, ja. Schon fing ja schon an mit dem, eigentlich fing es ja schon zur gleichen Zeit mit dem Game Gear an. Überleg mal, was der Game Gear für ein Ding war. Ja. Der hatte eine Beleuchtung und der hatte ein Farbdisplay. Allerdings hat er auch die Batterien in 10 Minuten leer gezogen. Auf jeden Fall. Und zwar 6 und nicht 4. Ja, genau. Ja. Überleg mal, wie viele Batterien wir in unserem Leben in den Game Boy gesteckt haben. Das will ich gar nicht wissen. Das ist vom ökologischen Fußabdruck her absolut so fürchterlich. Aber auch, wie teuer das gewesen sein muss für unsere Eltern, uns immer wieder neue Batterien zu kaufen. Ja, Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwie, keine Ahnung, also irgendwann hatten wir, ich glaube, also wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen Geschichte, hatten wir auf jeden Fall irgendwann mal Akkus, das weiß ich. Ja, meine Mutter mal Akkus gekauft hat. Ja, genau. Aber sonst, du hast schon recht. Es gab ja auch das Batteriepack. Ja, das gab es auch. Das war wie so ein Nintendo-eigener Akku, den konntest du einfach in den Batterieschacht so mit Außendeckel quasi so da reinhängen. Ja. Und dann konnte man den separat aufladen, den hatte ich aber nicht. Das war einfach eine Powerbank, ne? Das Endeffekt. Ja. So eine Nintendo-Powerbank. Ja, quasi. Ja, stimmt. Ich habe hier noch den Stromanschluss für den alten. Den habe ich auch. Ach so, nee, Moment, den habe ich nicht. Was ist das denn? Ein Stromanschluss. Also ein reguläres AV-Kabel. Ein Stromkabel einfach. Ja, genau. Ein Trafo. Ja. Den hast du dann an der Seite in den alten Gameboy eingesteckt. Ja. Ach, warte mal. Eingesteckt. Aus dem Regal meinen Gameboy. Ja. Ist natürlich jetzt irgendwie unwitzig zu sagen, hier, ich habe diesen Stecker, sieht ihn ja keiner, außer wir beide gerade. Nee, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Stromstecker auf der einen Seite. Kann sich das ja vorstellen, ne? Und auf der anderen Seite einfach hier den Anschluss. Mhm. Und dann konntest du spielen. Ach, das ist ja ein Ding. Sogar den hatte ich nicht. Ohne Batterien. Also du musst keine Batterien drin haben. Was schluckt er denn? 6 Volt? Ja. Ach, interessant. Ist aber auch nicht original. Guck mal, LMP. Ist auf jeden Fall nicht von Nintendo. Nee, das ist nicht von Nintendo, das sieht man. Aber funktioniert. Na, okay. Ja, ich habe nämlich den originalen Stromstecker. Ja. Jetzt, wo du sagst. Ja, ich habe den originalen Stromstecker. Allerdings hat er irgendwie einen blöden Wackler und das ist irgendwie total doof. Ja, dann bringt das ja schon wieder nichts. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann keine Batterien drin hast. Und du spielst nur damit, um halt Batterie zu sparen. Und dann hat der einen Wackler, und alles ist zack, aus. Reset. Ja, Fortschritt das weg. Das ist tot, ne? Denn das ist das Tod. Das ist das Tod. Das ist das Tod das von Tod deinem für Spiel. Das Gameboy. Ja. Dann, ja, Mensch, wie hast der du denn abends gespielt? Unter der Bettdecke? Tatsächlich in der Bettdecke. Also unter der Bettdecke habe ich eigentlich eher nicht Gameboy gespielt. Ich habe eh den ganzen Tag Videospiel gespielt, okay, wenn ich irgendwie von der Schule kam. Bett, kann ich mich gar nicht so dran erinnern, dass ich im Bett irgendwie viel gezockt hätte oder so, Gameboy oder später, erst richtig spät dann so mit dem DS und mit der PSP, Naja, da habe ich auf jeden Fall vorm Schlafengehen viel gezockt, das weiß ich, aber mit dem Gameboy eigentlich gar nicht. Aber wenn, dann habe ich halt immer irgendwie ich habe immer in der Nähe von der Lichtquelle gesessen, also irgendwie immer unter einer Lampe oder so. 4 Batterien haben mir nicht gereicht, ich hatte dann den Light Max, ja. Die Lupe mit integrierten 2 Lämpchen. Ja. Die konntest du dann einfach drüber stülpen. Einfach so oben drauf quasi, genau, ne? Du musstest, ja, genau. Du, hier hinten hattest du die 2 Löcher. Ah ja. Genau, und dann ist sie drauf. Dann hattest du erstmal ein größeres Display. Und du konntest, da sind jetzt keine Batterien. Ach so, da ist keine Batterien drin. Und du konntest dann halt Licht einschalten. Und du konntest eigentlich dann gut abends spielen. Wahnsinnig eigentlich, ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir machen über für alles, worüber wir heute reden, machen wir gerade so diese ganze Peripherie, die ganzen Extra-Geräte, machen wir mal Fotos und veröffentlichen das mal auf unserem Instagram-Account von Zockart und auf der Facebook-Seite und dann könnt ihr euch das nochmal angucken im Nachhinein. Das ist schon ziemlich abgefahren, das muss man sagen, gerade für den normalen Gameboy, da gab es Dinger und du hast dich ja irgendwann mal darauf spezialisiert, diese ganzen Sondergeräte gekauft, zu kaufen. Du hast doch auch den Superboy, ne? Ne, Handyboy. Handyboy. Der hatte auch die Lupe dabei, hatte aber dann noch einen Klinkeanschluss unten für die Boxen, dann hattest du Stereo-Sound. Ach, das war so ein Ding, da waren extra dann, Lautsprecher noch genau, mit drin, genau, du konntest ne? die Lautsprecher dann aufklappen, daraus kam dann die Lupe und du hattest noch, anstatt normale Steuerkreuz, hattest du so einen wabbeligen Stick und Yo, die wie Knöpfe, so ein Pseudo-Mini-Joystick. Ja, genau, ne? wie so ein Pseudo-Mini-Joystick und die Knöpfe, die liefen waren so kaltförmig ja. zu, da hat man mit dem Daumen eigentlich auch immer beide so komisch drücken konnte. Ja. Die aber auch gar nicht so gut funktioniert haben. Aber sieht halt witzig aus. Sah cool aus, ich erinnere mich an das Ding, ja. Hat einen Trageriemen. Du konntest den eigentlich zusammenklappen und dann als Handtasche tragen, den Gameboy. Ganz schön fancy. Fett, ja. Und heute überlege ich mal so, der Retro-Hipster, wenn der damit rumrennen würde, ey, da wärst du echt geil, ne? Der absolute King. Kein Problem. Könntest du machen, ja. Geile Scheiße. Ja, und dann gab es noch das Teil, was man sich dieser Arcade-Automat quasi. Der Hyperboy. Der Hyperboy. Erzähl mal, das ist irgendwie so ein fest, also so ein ja, eigentlich so ein Tabletop-Arcade. Ja. Ja. Der hatte auch eine Lupe, ne? Genau, hatte jedes Gerät von Nintendo irgendwie eine Lupe, was man mit dem Gamer benutzen konnte. Das waren offizielle Nintendo-Geräte? Mhm. Der war von Konami, aber offiziell von Nintendo vertrieben, der Hyperboy. Ja, da hast du halt dieses Tabletop-Ding, dann konntest du den Gameboy hinten reinstecken, der hat auch ein Licht da hinter der Lupe gehabt. Und hat es halt einen Arcade-Stick und die beiden Knöpfe. Stimmt, das war so ein richtiger Mini-Arcade-Stick. Ne? Ja. Stimmt, der war eigentlich ganz cool. Genau. Ja, man kann sich das so vorstellen, hat der Gameboy quasi so in Sitzposition, wenn er am Tisch sitzt, also, du so steckst 45 den da rein. Grad im hat Winkel der, genau, ungefähr, der war so leicht geneigt, dass man da schön drauf gucken konnte. Genau, genau, aber trotzdem Lichteinfall hatte. Obwohl, genau, hatte der auch Licht? Der war auch beleuchtet. Der war auch beleuchtet, ja. Und okay, hatte sogar zusätzliche Boxen noch drin. Wahnsinn, der wurde mit, ne, diesen vier ganz fetten Batterien, musstest du denn. Boah, sagen, echt? Ja. Die man so im Ghetto-Blaster hatte. Ja, ja, genau. Ja, krass. Diese dicken. War das da zweimal A oder einmal A oder so? Hm, ich weiß nicht, welche Kürzel die haben, aber ja. Ja, die Wahnsinn. Die beiden Sachen habe ich noch zu Hause. Ja, stimmt. Die hast du irgendwann mal vor ein paar Jahren so nach und nach mal wieder gekauft. Den, ne, Hyperboy habe ich mit OVP mal für 30 Euro irgendwo geschossen bei Facebook. Cool. Das war ein super Preis. Ich hatte nur die Gürteltasche. Boah, die war auch... Die ist richtig Hipster. Die ist eigentlich Hipster, ja, weil man ja auch wieder, ja, Gürteltaschen trägt, ja, stimmt. Die habe ich noch. Und hatte ich so von den Peripheriegeräten sonst was? Ne, ich glaube nicht. Nicht, ja, Aufbewahrungsboxen gab es ja auch noch en masse, ne? Ja. Ja, du hast ja auch mitgebracht, ja, heute deinen, ja, Gameboy-Koffer, der einfach aussieht wie ein großer Gameboy aus Plastik Gameboy mit Griffen. Der war eigentlich auch, guck mal, der ist super Design, ne? Ja. Da passen 10 Spiele rein. Du hattest, hier hast du ja so Fächer für die Spiele. Du hast hier ein Fach für die Lupe, wo du hier drunter noch das Stromkabel, ja, Stromkabel oder verstauen so konntest, ja. Hier hast du vorgefertigte Rundungen für Ersatzbatterien, die du reinstecken kannst. Nice. Hier kam der Gameboy rein und hier drunter hattest du eine Anleitung oder so liegen. Und hier hattest du noch ein kleines Fach für die Kopfhörer. Mhm. Denn da waren auch Kopfhörer dabei beim Gameboy direkt. Ja, stimmt. Die waren so richtig ungemütlich. Das, ja, waren voll, so schwarze, total, runde Kopfhörer. Die sehen ein bisschen fast so aus wie heutzutage die iPhone-Kopfhörer. Stimmt. Nur nicht so abgerundet. Rechts war rot und links war blau. Genau, ganz genau. Die waren nämlich markiert. Ja. Und die waren wirklich echt ungemütlich. Und die hatten auch so kleine Filzaufsätze. Ja, stimmt, so kleine schwarze Filzaufsätze. Genau, die so nach fünfmal ein- und aussetzen so kaputt schon komplett, entweder zerfleddert oder komplett voll geschmockt mit Ohrenschmalz waren. Ja, stimmt. Ja, doch, das war schon eine eklige Angelegenheit. Aber... Bevor man den ganzen Tag mit dem Song gespielt und die Eltern genervt hat, hast du mit Kopfhörer gespielt. So ist es. Ja. Naja, was soll man sagen? So viel zum Thema Peripherie. Ich habe gerade mal währenddessen, also das ist halt ganz witzig, weil das ist so unser Equipment, sag ich mal, unser Gameboy-Equipment. Ja. Ne? Und heute, da können wir vielleicht jetzt doch mal kurz drauf eingehen, heutzutage ist das ja so, in der krassen Gamer- und Modding-Szene vor allen Dingen, es ist ja so, dass irgendwelche Bastelfreaks und Elektriker aus den Konsolen ja alles Mögliche rausholen. Ne? Irgendwelche RGB-Mods von Konsolen, die nicht nativ RGB-fähig sind. Ja, ja. Oder irgendwie Umbauten, dass du NTSC-Spiele spielen kannst damit. Oder beim Gameboy, da gibt es ja auch inzwischen schon länger, die Chiptune-Kultur, wo Leute halt wirklich mit dem Gameboy und mit den konkreten Modulen und Musiksequenzern Musik geile machen kannst. Mucke, ne? Ja. Ja. Ich habe tatsächlich das Nanoloop-Modul. Echt? Das habe ich. Oh, cool. Ich finde die Bedienung davon nicht so toll und ich müsste mir mal einen LSDJ besorgen, weil das eigentlich der Sequencer ist, womit die meisten Chiptuner Musik machen. Ja. Und ich glaube, der wäre vielleicht, der wert vielleicht so. Da muss ich vielleicht auch mal mit experimentieren, weil ich Chiptune, Gameboy Chiptune-Musik schon richtig geil finde. Finde ich auch ganz cool, ja. Und genau, Modding-Szene und so weiter, dass dann irgendwie zum Beispiel die Gameboys für die Chiptuner mit einem Stereo-Ausgang und Chinch-Ausgang versehen werden, genau, damit du die an dein Mischpult oder so anschließen kannst für Live-Auftritte oder für Aufnahmen. Ja. Und wo du ja auch ein bisschen bewandert bist in dem Thema, ist ja die Frage des Displays, dass Leute heutzutage Backlights sich kaufen, um das Gameboy-Display nämlich zu beleuchten, damit dieses ganze Thema nämlich kein Problem mehr ist. Ne? Ja, damit man auch abends spielen kann und generell im guten Licht spielen. Genau, ganz genau. Ja, das ist aber auch gar nicht so schwer, wie es halt immer anhört. Im Endeffekt gibt es vorgefertigte Displays, die du kaufst, also Hintergrundbeleuchtung eigentlich nur. Das einzig Schwierige ist, die Displays haben hier eine Folie. Ja. Und die muss ab. Und die ist halt relativ festgeklebt. Mhm. Und du hast wenig Spielraum. Du kannst das Display halt nicht ganz abnehmen. Mhm. Da ist ein Flachbandkabel dran. Ja. Und das ist fest an der Gamer-Platine verlötet. Ja. Und du musst halt versuchen, ganz, ganz vorsichtig die Folie abzuziehen. Ja, und da geht halt das öfter mal was kaputt. Also da mir sind 2-3 Displays gerissen oder Flachbandkabel reißt ein und dann ist das Ding hinüber einfach. Ja, zu dem Thema gibt es ja die kleine Geschichte, dass der Herr Jeschke mir und der Sarah ja zum Hochzeitstag, also oder zur Hochzeit ja. 2 Gameboys fertig gemacht hat, die unser anderer Freund Klaus, der malerisch und künstlerisch und so als Lackierer, Maler und Signpainter und Custom Art Künstler bewandert ist. Der hat uns 2 Gameboys richtig cool designt mit so Splatter und so melierten, marmorierten also so Effekten irgendwie. Flakes, ne, mit diesen. Genau. Ja. Einmal in lila und einmal in grün. Ja. Und genau, und du hast da Backlights eingebaut. Genau. Und dabei hast du ja auch ein paar Gameboys verballert. Ja, an dem Abend habe ich die 3 Gameboys gehimmelt. Und irgendwann war ich so genervt, war auch schon irgendwie nachts um 2 oder so. Und dann habe ich einfach aus meinem funktionierenden Gamer mit Backlight habe ich einfach alles ausgebaut und alles bei euch eingebaut. Ich war auch einfach durch dann. Dann hat auch nicht mehr geklappt. Ich hätte auch machen können, was ich wollte. Nee, irgendwann ist man an dem Punkt, fertig, wo einfach dann nichts mehr geht. Ja. Aber du hast heute wieder einen funktionierenden Backlight Gameboy. Nö, immer noch nicht. Nee, echt? Nee, ich habe mir noch 3 Backlights zu Hause liegen, aber ich habe einfach irgendwie noch nicht die Zeit gefunden, das zu machen. Aber jetzt irgendwann werde ich halt mal wieder angehen. Mhm. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Ja, das Thema finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach der perfekten Möglichkeit, unterwegs GBA-Spiele zu spielen. Dann würde ich nämlich auch meine GBA-Bibliothek mal ein bisschen aufstocken, weil da nämlich auch echt richtig tolle Titel existieren. Aber mein Game Boy Advance SP, den ich mal hatte, habe ich mal verkauft. Da war ich aber eh nicht so zufrieden mit. Außerdem fand ich den auch nicht schön. Und ich finde, der liegt nicht gut in der Hand. Der ist auf Reisen ganz nett, aber blöd dabei ist, dass zum Beispiel, wenn du normale Gameboy-Spiele spielen kannst, was ja auch cool ist beim GBA, dass es überhaupt funktioniert, dass die halt unten so ein Stück rausragen. Ja, ein Stück ist gut, dann hast du halt halb Modul fast, ja, da ganz genau. Das finde ich auch blöd zum Beispiel beim DS, obwohl ich irgendwie vom Bildschirm her, beim DS Lite beispielsweise, den Look, die Grafik auf dem Bildschirm am besten finde, um Gameboy Advance-Spiele zu spielen. Aber auch da finde ich es nervig, dass beim Lite unten das Modul so ein kleines bisschen rausguckt. Beim uralt DS, beim allerersten Modell, war das ja nicht so, da verschwand das ja am Gehäuse. Aber der ist erstens schlecht designt, zweitens ist der nicht besonders haltbar, da waren die Scharniere ruckzuck kaputt irgendwie. Ja, und stimmt, auch die Displays waren ja weder gut noch hell. Ja, geht. Also, da habe ich ja auch 5 Defekte zu Hause. Wolltest du auch mal umbauen, ne? Oben, genau, oder ein obere Display abmachen. Abschrauben. Und man muss nur eine kleine Brücke löten und dann hast du halt die Modders hier nennt den Game Boy Makro. Mhm. Also du kannst dann halt GBA-Spiele einfach nur auf dem unteren Display spielen. Ja. Und der ist schön groß, der liegt eigentlich gut in der Hand. Ja, das stimmt. Hat alle Tasten für einen GBA und der ist halt hintergrundbeleuchtet. Also da hättest du dann auf jeden Fall einen, mit dem du GBA-Spiele spielen kannst. Mhm. Und du brauchst keine Batterien, du kannst den normal laden. Der hat ja einen Akku schon drin. Dann werde ich in nächster Zeit auch mal angehen dann. Stimmt, der hätte auch was für sich, ne? Der ist ja nicht zumindest ganz für so GBA-Spiele. Ich, ne? Ja, der ist nicht ganz so hell wie der Lite. Der Lite ist auf jeden Fall viel, viel heller. Ja, ich habe mal verglichen. Der Lite hat auf der niedrigsten Helligkeitsstufe die Helligkeit, die der GBA, normale fette DS hat. Ja. Und dann hat der DS Lite ja nochmal 3 Helligkeitsstufen höher. Genau. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Aber wir schweifen schon wieder völlig ab. Ja, voll. Ja, aber das ist ja immer noch Thema, weil der Gameboy. Genau, das ist ja eigentlich der Witz. Der Gameboy, der hat alles ins Rollen gebracht. Der hat die ganze Handheld-Szene so im Prinzip ins Leben gerufen und vollkommen beflügelt. Es gibt zig Spiele dafür. Ist der totale Wahnsinn. Auch was manche Entwickler aus den Spielen rausgeholt haben oder aus dem Gerät rausgeholt haben. Und vor allen Dingen für das Gerät mit dieser Bibliothek an Spielen gab es ja auch noch mal ein paar andere Iterationen. Es gab auch noch den Game Boy Color, den Game Boy Pocket. Ja. Und Gab es nicht auch noch einen Pocket Color nur in Japan? Könnte sein. Ich glaube ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Aber da ich weiß, dass es einen Game Boy Light gab in Japan. Oh ja, der. Der hat schon eingebaute Hintergrundbeleuchtung. Stimmt. Hatte. Ja. Gab es in Gold. Silber, glaube ich auch. Silber könnte, glaube ich, sein, ja. Ja, der du hast recht. Schon eingebaut. Der hatte so ein leicht grünliches Backlight drin. Ja. Den gab es aber auch nur exklusiv in Japan. Ja, stimmt. Der kam nicht nach in den Westen. Komischerweise. Ich verstehe gar nicht, tolles Gerät warum. Eigentlich. Eigentlich sogar der beste Gameboy, den eigentlich, es ja. gibt. Den ja. du so kaufen ohne, ja, ohne, Mods, ohne zu modden. Ja, ja ohne zu modden. Kaufen. Weiß ich gar nicht, wie der so irgendwie... Ich kann mal kurz ein paar Specs irgendwie in den Raum werfen. Also der Gameboy wurde am 21. April 1989 in Japan veröffentlicht. Drei Monate später am 31. Juli in Amerika und nochmal zwei Monate später am 28. September, allerdings, ach nee, Quatsch, nicht zwei Monate, ein Jahr und zwei Monate, 28. September 1990 in Europa. Hattest du den zum Start? Ich hatte den relativ früh. Das heißt, ich war da 7 Jahre alt. Ja, ich war 94. Ich glaube nicht, dass ich hier mit 4 hatte. Also ich gehe eher von 91, 92, so aus 5, 6. Kommt auch hin, dann kommt das mit dem Pokémon-Craze auch hin. Oder wann kam Pokémon? Nee, Pokémon war 96. 96. Ja. So relativ zum Ende der Game Boy ja. Era. Haben die nochmal so einen Kracher rausgehauen. Ja. Entwickelt von Gunpei Yokoi, muss man ja sagen. Rest in Peace, guter ja. Mann. 118 Millionen verkaufte Einheiten. 118 Millionen. Wenn du heute auf eBay suchst, ist alles rar. Again, yeah, yeah. Absolutely rare. Es ist rar, da eine ganz geringe Auflage. Ja. Heute nur 79 Euro für einen gebrauchten Gameboy ohne alles. Das ist total rar und voll hip, jetzt den auch zu kaufen. Mhm. Macht richtig Sinn. Jetzt beknackt. Bitte auf jeden Fall jetzt bei eBay sofort kaufen. Wir wird nicht billiger. Da muss man sich mal überlegen, weißt du, wir modden hier Quatsch, irgendwie fleißig ne? rum ja. und frecken die Geräte dabei. Und das interessiert einfach keinen, weil so einen öseligen Gameboy, den kriegst du bei eBay. Ich meine, irgendwann wird das vielleicht auch mal nicht mehr so sein. Aber so kaputte Geräte, die kriegst du ja doch ja, schon klar. auch immer mal ja. wieder für ein Apfel und Ei. Ja, vor allen Dingen, ich habe, glaube ich, mal, wo ich angefangen habe mit dem Modden, habe ich bei Kleinanzeigen einfach mal geguckt. Und da waren dann so Sachen, ja, hier sind, auf dem Display sind Striche. Er ist kaputt. Gebe ich dir für 5 Euro. Ja. Ja, klar, gib mir am besten direkt 5 Stück davon. Kurz mit dem Lötkolben unten über der Flachbandkabel, ja. alle Striche weg, ist wieder wie neu. Ja, das habe ich auch halt schon ein paar Mal gemacht. Ja, genau. Aber da kommt man halt immer an günstige Gameboys ran. Und dann Richtig. Kann man ruhig auch mal 3, 4 kaputt machen. Das ist dann halt 15 Euro aus dem Fenster geworfen. Das ist das Schöne an den alten Geräten. Die sind halt doch im weitesten Sinne, ich meine, die Technik da drin, die ist halt marginal, sag ja, ich mal. Ist ne? einfach also, aufgebaut. So. Richtig, die ist simpel aufgebaut. Da ist noch viel Lötwerk drin. Das hast du ja, ja heutzutage irgendwie. Ja, so eine Vita gar brauchst du gar nicht so aufschrauben. Wild. Genau, da ist das kannst du nichts Display, dran da kannst ja. du nichts dran machen, wenn das kaputt ist. Das sind Pixelfehler so, ne? Ja. Aber hier so diese Verbindungsfehler, wie bei der Lötstelle beim ja, Gameboy. Genau. Nämlich, kannst du einfach heiß machen mit dem Lötkolben oder manche haben das glaube ich auch mal mit dem Föhn oder so, aber das funktioniert ja, nicht Föhn gut. Ja, Föhn ist schwer, du musst schon genau. also, so ein Heißluftföhn aber besten, richtig. Ja. Kannst du auch ein paar andere Lötstellen mit kaputt machen. Ja, ja genau. Lötkolben nee, mit dem Lötkolben funktioniert ja. das gut. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht bei ein paar Gameboys ja. und das ist echt problemlos machbar und dann sieht das Display wieder aus wie neu. Ja. Ja, echt abgefahren. Genau. Ja, wir wollen auf jeden Fall heute, wir könnten über alle oder über viele Spiele reden, aber das wird, glaube ich, einfach diesen Rahmen sprengen und es ist halt auch viel, ja, nicht schlechte Spiele, aber viele Spiele, die auch relativ ähnlich sind, finde ich. Ja, das stimmt. Also es gab halt sau viele Puzzle-Games, genau, was natürlich ja, logisch darauf ist, ne? ja. zurückzuführen ist, dass der Game Boy nun mal am Anfang ja sogar nur mit Tetris ausgeliefert wurde, also beziehungsweise andersrum, Tetris wurde nur mit dem Game ja, Boy ja, zusammen genau, ausgeliefert. Ja, man konnte gar nicht so kaufen. Genau, einzeln kam es ja. erst später mal auf den Markt. Ich habe gerade auch nochmal nachgelesen, deswegen ist Tetris auch das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten. Ja, 118 ne? Millionen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja, etwas weil weniger, schon, weil später gab es ja den auch lose, ja, ne, ohne Tetris, aber trotzdem. Oder mit anderen Bundles. Leute haben sich das ja auch nur für Tetris gekauft. Naja, ne? klar. Ich weiß, also mein Opa hat bis heute auf seiner Toilette ein Gameboy liegen und immer wenn er auf dem Klo ist, spielt er einfach Gameboy Tetris. Geil. Er hat seinen Lebtag kein Videospiel gespielt, aber der hat einfach Tetris und ein Gameboy. ja, dann spielt ist einfach auch, immer. Dann spielt, das kapiert auch jeder. Ja. Ne? Ich kann nochmal hier auf den Knopf drücken, dann hören wir vielleicht nochmal ein bisschen Musik. Ah ja, Allein schon die Musik, ne? Ja. Wahnsinnig. Wenn man sich die nochmal anhört. Erkennt auch jeder. Wenn man jetzt einfach nur die Musik einspielen würde und man würde Leute fragen, ich würde sagen, 80% könnten dir sagen, das ist Tetris. Ja, so in unserem Alter alle Leute auf jeden Fall. Ich glaube auch sogar älter. Auch älter ein paar, also ja. Dann vielleicht nicht 80%, aber 60% von ja. 40 plus würden, glaube ich, würde ich sagen, kennen Tetris. Ja, das ist so eine Liga mit irgendwie der Titelmelodie von Jeopardy oder was ja, weiß ich. Ja, das kennst du einfach. Ja. Ne? Das ist schon Wahnsinn, ja. Wobei, es gab ja, ich wähle mal hier den Spieltyp aus. Obwohl, weißt du was? Wir machen mal einmal Folgendes. Gute Vorbereitung hier mal wieder bei den Damen und kurz Herren. Kurz Kabel verlegen. Kabel genau, verlegen. Einmal kurz ein Kabel verlegen, damit alles wir uns hier nicht... Alles auch gute Werbemusik dabei, während du da Kabel verlegst. Mhm, genau, ja stimmt, das ist ein bisschen so Arbeitermusik irgendwie. Oh, jetzt hier. Aber auch, dass es da noch eine andere Melodie gab, die du auswählen konntest. Zwei. Ne? Die gibt es noch? Genau. Und Typ C. Fand ich auch mal gut und C fand ich mal langweilig. Ja. Ist zu entspannt, ne? Typ B war so, wenn weil die so hoch ist, so, ja. So. Typ B fand ich, war die Musik, wenn du Stufe 9 gespielt hast und höchste Geschwindigkeit. Dann brauchst du Stufe B. Da wurde es richtig getrieben, die Steine ja, rein zu pfeffern. Vor allen Dingen, je schlimmer es wurde, wenn du ab einem bestimmten Level sozusagen der Linien gespielt hast, weil du halt irgendwie zu hoch gebaut hast, dann wird die Melodie ja schneller. Genau. Ja. Und das war ja dann nochmal stressiger. Wird noch hektischer. Ne? Ja. Das ist eigentlich so der klassischste Kniff eines Game Designers, den Spieler unter Druck zu setzen, ja. Einfach die Hintergrundmusik machen. Schneller machen. Am besten mit einer Ankündigung. Ja. Bei Mario, bei Super Mario Bros. 1 auf dem NES, wenn du nur noch 100 Sekunden Zeit hast, dann kommt so ein kurzer Einspieler so. Und dann geht die Melodie einfach schneller, doppelt ja. so schnell. Einfach mal in Double Time die Musik abspielen. Das Spiel, eigentlich bleibt alles gleich, aber durch die schnellere Musik bist du. Oh mein Gott. Scheiße. Gleich ist es vorbei. Gleich geht die Bombe hoch. So fühlt sich das an. Ne? So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Punkt. Und zwar. Wir könnten über alles reden. Genau, wir könnten über alle Spiele reden und überhaupt alles, was den Gameboy betrifft. Wir haben jetzt mal so die Eckdaten und die ganzen Geschichten, was die extra Konsolen angeht, so ein bisschen angerissen. Den gab es ja auch dann nochmal in zig Millionen Farbvarianten. Ja. Ich habe zum Beispiel den Banana Jim, den klassischen großen Gameboy, aber in Gelb. Das ist geil. In Donkey Kong Gelb. Ich hätte gerne den gab es auch nur in Japan, den Gameboy Pocket in dem Gameboy Grau. Oh ja. Und auch in den mit den lilanen Buttons auch in den und so. Farben, ja. Ja, den hätte ich sehr gerne. Aber der ist echt schweineteuer. Der kostet 100 Euro. Echt? Das ist der Pocket? Ja. Okay. Krass. Ja. Der sieht aber echt schön aus. Aber nicht für 100 Euro. Ja, ist halt so ein Sammlungsding, ne? Das kann man mal machen, wenn er irgendwie wirklich gerade, weiß nicht. Ja. Aber wenn einfach 100 Euro zu viel hast, aber... Ja, wann hat man mal 100 Euro zu viel, ne? Selten im Leben. Vor allen Dingen, wenn so viele Spiele rauskommen, hat man nie 100 Euro zu viel. Allerdings, ja. Haben wir uns gerade noch drüber unterhalten, wie viele Spiele gerade so für die PlayStation 4 rauskommen. Das ist der absolute Oberwahnsinn, wie man sich da irgendwie vollballern kann mit der Bibliothek. Apropos Spiele, und deswegen ist nämlich genau der Punkt. Wir möchten uns gerne auf unsere persönliche Top 5, mehr oder weniger lose, konzentrieren, unserer Lieblings-Gameboy-Spiele. Als wir uns darauf geeinigt haben, war natürlich erstmal schwierig, welche Spiele nehmen wir. Ja. Jetzt gerade haben wir uns zusammengesetzt im Vorfeld des Podcasts, haben mal geguckt, ja, was haben wir denn? Haben schon bemerkt, dass wir zwei Spiele gleich haben. Ja. Und da wir in die Spiele alle auch einmal kurz reingucken wollen, habe ich jetzt ein Spiel aus meiner Liste einmal getauscht. Was ich aber auch vollkommen legitim finde, weil ich da sowieso unschlüssig war. Ja, ich hätte auch dein Spiel in meine Liste reinnehmen können. Sie tun sich nicht viel. Nee, ist richtig. Genau. Und sollen wir einfach mal anfangen mit einer Sache? Wir haben jetzt Tetris im Hintergrund gerade laufen, ja, aber nur weil das in keiner unserer Listen vorkommt. Tetris weil haben wir einfach rausgenommen. Also genau. Tetris ist einfach ein All-Time-Klassiker. Und den gibt's ja auch, ich glaube, bis heute für jede Konsole, oder? Ich glaube auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ein Tetris für die PlayStation 4 oder die Xbox One gibt, vielleicht zum Download oder sowas, wüsste also ich jetzt auch nicht. Download glaube ich sogar schon. Also für die Vita gab es sogar eine Retail-Version. Es gibt für die Vita eine Retail-Tetris-Variante, ich weiß, ja. Und für ein Super Nintendo gab es einen, für ein NES gab es einen. Ja. Für ein N64 gab es Tetris Attack, ne? Und Tetris 4. Tetris 4. Diese Kugel. Ja, stimmt. Das war gut. Für ein GameCube. Gab es bestimmt auch irgendwas. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Also, Ich sammle jetzt nicht alle Tetris-Teile, deswegen kann ich das in meiner Bibliothek. Ich habe nicht viel Tetris. Für ein DS gab es einen Tetris auf jeden Fall. Das stimmt. Ich glaube sogar mehrere. Ja. Meine ich. Tetris DX gibt's, glaube ich. Stimmt, und ich meine dann noch einen. Auf jeden Fall gibt's für fast. Ich glaube, für die PlayStation 1 gab es auf jeden Fall auch einen Tetris. Also gibt's echt für alles. Ja, von daher. Ich meine, ist halt ein Alltime-Klassiker. Ja. Fertig. Das Spielkonzept ist auch einfach süchtig machend und immer gut voll. Und das macht auch jedem Spaß. Ja. Ich glaube, ich kenne niemanden, der Tetris nicht mag. Nee. Das ist einfach so klug und so gut. Das ist einfach das beste Puzzlespiel. Ja. Und ich glaube auch, das Spiel, was dieses klassische Puzzle-Genre überhaupt begründet hat. Da kam alles kam danach. Wir setzen uns ab und zu zusammen am Esszimmertisch, Linkkabel, zwei Gameboys und spielen einfach nur ein Tetris gegeneinander. Ja. Fünf schnelle Runden, wer hat gewonnen, boom, fertig. Ja, das habe ich ab und zu auch mal mit Sarah gemacht. Das macht echt Spaß, gerade mit Linkkabel. Wir haben ja sogar in der Krümmelküche, in dem Café von Sarah und mir, mal ein Tetris-Turnier gemacht, wo wir mit Linkkabel die Kontrahenten gegeneinander antreten lassen haben. Und weil die anderen Leute, die nicht zugucken konnten, quasi das dann nicht gesehen haben, sondern die beiden am Tisch sitzen gesehen haben, haben der Beray und ich, nämlich mein Freund und Co-Moderator an dem Abend, da haben wir das moderiert, wie bei so einer Sportveranstaltung. Stell dir vor, du hörst Fußball im Radio. Genauso haben wir das gemacht. Wir standen, stand bei einem der Spieler hinterm Stuhl und hat über die Schulter geguckt und dann kommentiert so, oh, jetzt hat er einen langen gekriegt, super. Oh, ein Würfel, wo packt er den jetzt hin? Oh, den Zweier, einer, den T-Block. Ja. Irgendwie so. Ja. Jetzt hat er die Unterbautechnik angewendet den Zweier, die Zweierreihe wegräumen oder so. Das war total witzig. Wir haben uns alle mega kaputt gelacht an dem Abend. Das war wirklich cool. Gab sogar Preise. Ja, muss ich irgendwann nochmal aufleben lassen, das Tetris-Turnier. Ja, Tetris, ich mach mal aus. Genau, wir machen Tetris aus. Und dann kommen wir einfach zum ersten Eintrag von Dennis Top 5 Liste. Okay. Hast du die sortiert? Nee, aber anfangen möchte ich gerne mit Super Mario Land. Also ist das auch dein Platz 5 von den 5 Spielen, die hier sind? Also ich habe meine sortiert. Du hast deine sortiert. Ich habe meine sortiert. Also ich weiß auf jeden Fall, was mein Platz 1 ist. Da muss ich nochmal kurz hier gucken. Ich glaube, das ist mein Platz 1, mein Platz 2. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Nee. Oh mein Gott, was ein Platz 2. Ich werd verrückt. bisschen Spannung aufbauen. Das ist Platz 3. Ja, nee, eigentlich Platz 5. Ich fange nicht mit Platz 5 an. Das ist eigentlich Panne, ne? Ja, voll. Gut, dann machen wir es anders. Heute in der Chartshow Platz 1 als erstes. Danach können Sie abschalten. Genau. Scheiß auf die Quote. Okay, das ist dein Platz 5. Das ist mein Platz 5. Wir spielen übrigens die Spiele auf dem Super Game Boy. Ja, damit wir uns jetzt nicht nebeneinander hocken müssen und so irgendwie gequetscht aufs Display schauen müssen. Auch übrigens ein sehr geiles Peripheriegerät für den Game Boy. Der Super Game Boy. Das hat das Ding auf ein ganz anderes Level gehoben. Absolut geiles Gerät. Einfach Game Boy Spiele auf dem Fernseher spielen, der Hammer. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht erkennt es ja schon jemand am Sound. Ich finde es halt auch wieder, wenn man überlegt, wie limitiert der Game Boy eigentlich war, aber was man da für Sounds rausbekommt, ne? Das ist schon so als Kind, wenn du da hätte ich schon ein bisschen nicht. Boah, was ist denn hier los? Ja. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Aliens. Ja, ganz genau. Ja. Komischer, absurder, heller Sound. Wenn man sich das heute mal so, wenn man die Augen mal zumachen würde und man wüsste jetzt nicht, was läuft da, dann würde man auch denken. Was für ein schräger, piepsiger Scheiß. Ja, irgendwie schon, ne? Aber wir haben halt eine andere Fantasie, die dahinter steckt, weil wir die Fantasie brauchten. Die Grafik früher, die war nun mal nicht so weit. Ja, halt auch, da musstest du dir viele Sachen vorstellen. Ja. Wir reden hier von Metroid 2, Return of Samus, 1991. Metroid gehört zu meinen allseits beliebtesten Lieblingsspielen. Auch die neuen Teile. Also die Prime-Serie zum Beispiel auf der Wii, ja, 3D-Shooter. Also die gab es ja schon auf dem GameCube. Ja. Prime hat ja auf dem GameCube angefangen. Prime auf dem stimmt. Metroid Prime 1 finde ich super. Metroid Prime 2 viel zu schwer, schlechtes Level-Design oder schlechteres Level-Design als bei 1 und nicht so zugänglich, fand ich nicht so gut. 3 habe ich schon nicht mehr gespielt. Ich habe aber auch auf der Wii Other M nicht gespielt. Other M, ja, stimmt. Habe ich aber in der Bibliothek, also müsste ich mal ernsthaft reingucken. Ja. Ich war ja von den jetzt erzähle ich bestimmt wieder Mist, so klassischen Zocker-Talk. Ja, ich glaube, das war der und der. Also ich gucke immer, erzähl mal ein bisschen über Metroid 2. Da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gespielt. Ja, Metroid 2 habe ich irgendwann mal gespielt, weil ich mir das mal nachträglich, ich weiß nicht, auf dem Flohmarkt oder so besorgt habe. Und konnte das dann auf dem Gameboy halt spielen. Ich kann mich daran erinnern, irgendwie im Sommer habe ich das mal irgendwie ein paar Wochen lang gespielt, bis ich irgendwann mal festgesteckt bin und nicht mehr weiterkam. Und ich war aber relativ weit. Also eigentlich müsste ich mich mal einlesen, wo ich da bin, an welcher Stelle und was ich machen muss, um das mal abzuschließen. Ja. Aber Metroid 2 kommt noch vor Super Metroid und Echt? ja, und ist aber vom Spielerischen her eigentlich noch am ehesten an, also oder eher noch an Super Metroid dran als an dem normalen Metroid fürs NES. Und ich glaube, jetzt ist der Super Game Boy abgeschmiert. Ich wollte gerade sagen, Ich ne? kann nämlich nichts machen. Das habe ich ja in meinem Lebtag noch nicht erlebt. Also, dass er Dass einfach er, dass er abraucht, habe einfach, ich auch noch nicht erlebt. einfach ein Standbild. Vor allen Dingen die Musik lief er die ganze Zeit. Ja. Aber in der Sekunde. Wie startet der denn bitte, wenn du resettest? Komisch, Der ist ohne genau einen an dem. Upload. Einfach im Bildschirm wieder. Was passiert hier? Was ist hier los? Team Ninja hat ASAM Ah, gemacht. Team Ninja, ja. Ich wollte entweder das sagen oder was anderes. Okay, das sieht aber auch schon sehr nach Super Metroid aus. Ja, du hast Speicherstellen, du hast hier so die Sprungattacke Ja. und ich glaube, die gab es auf dem NES nicht. Und die unterschiedlichen Anzüge, wo du hier durch Säure latschen kannst und so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Aber hier einen Walljump habe. das ist auch Ja. so einfach nur Vorstellungssäure, ne? Kann einfach Wasser sein. Du sagst mir Ja. einfach, das ist jetzt Säure, du hast einen Säureschutzanzug an. Vielleicht hast du auch Unterwasseratmung und es ist einfach nur Wasser. Hast du recht, Du könnte möchtest das ein theoretisch bisschen sein. dramatischer sagen. Aber ich Säure hört sich ja glaube, schon gefährlicher an, ne? genau das. Erstens das und zweitens Wird war dir das ja auch wahrscheinlich so. erklärt, ne? Nee, erklärt wird das glaube ich nicht viel, aber du hast ja tatsächlich Energie verloren, wenn du Ah, beispielsweise irgendwo okay, ja. reingelatscht bist. Und normalerweise verlierst du ja jetzt keine Energie per se, wenn du sofort einfach in Wasser fällst. Dann verlierst du vielleicht irgendwann Energie, weil du nicht mehr atmen Naja, kannst. Das ja. macht bei Samus Aran aber keinen Sinn, Weil die ja den. weil die ja nun mal irgendwie Ja. so einen Anzug anhat und dann, ne, da ist mit Atmen, glaube ich, alles schon versorgt. Wusstest du als Kind, dass eine Frau ist? Erst nach dem Durchspielen. Erst nach dem Durchspielen, ne? Oh, der Ja, ich lebt. kacke hier schon irgendwie hart ab. Voll. Aber das ist auch so ein Spiel, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ne? Das ist jetzt Total. nicht so was für 10 Minuten. Nee, überhaupt gar nicht. Das ist. Also, das ist ja schon ein sehr exploratives Spiel. Ja. Das Level-Design ist nicht irgendwie intuitiv, Nee, absolut nicht. sondern, wie soll ich das sagen, modular aufgebaut. Du hast halt einzelne Levelabschnitte. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Levelabschluss, wo du sagst, so, Level geschafft, irgendwie, ja, in dem Level habe ich so und so viele Punkte gemacht und jetzt komme ich ins nächste Level. War halt kein Arcade-Game, sondern ein richtiges Adventure, ne? Du Genau, hast ja. eine fixe Welt Ja. und du musst in der Welt halt irgendwie ans Ziel kommen, klar, aber du kannst an viele Orte, kannst du am Anfang gar nicht hin und kommst dort erst hin, wenn du irgendwie bestimmte Gegenstände hast, wie zum Beispiel einen Säureschutzanzug Ja. meinetwegen. Oder zum Beispiel diese Smart Bomb oder die Raketen, die du aufsammelst, dann kannst du damit gesonderte Türen öffnen, kannst mit der Kugel, in die du dich verwandeln kannst, kannst du zum Beispiel Durch enge Gänge durch enge rollen, Gänge, ja. genau wo du vorher nicht lang konntest, richtig und so weiter und so fort. Also dein Equipment hat auf jeden Fall dein Voranschreiten begünstigt oder Ja. ermöglicht erst. Und so bedeutete das, dass du ganz viel Backtracking hattest, weil du irgendwo hingekommen bist, nicht wusstest, wie du da an der Stelle weiterkommst und später mit einem neuen Gegenstand auf jeden Fall gemerkt hast, ah, da könnte ich jetzt vielleicht an der Stelle weiterkommen, weil ich jetzt hier so einen super Anzug habe. Ja. Gibt es eine Karte im Pausemenü? Raketen, normaler Schuss. Ich glaube nicht. Sprich, du musst es Nee, entweder. es gibt keine Karte. Karte wurde erst bei Super Metroid eingeführt. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich bei Metroid 2 Irgendwann verlaufen einfach, habe. ja. Ja. Entweder musste man die Karte mitzeichnen, ne? Ja, was auch klassisch sehr, Boah, sehr super, oldschool ne? ist, habe Ja. ich auch oft gemacht, Ja. Karten zeichnen. Ja, oder man musste einfach Trial and Error, ne? Ja. Mhm. Wall Jump gab es hier schon. Ja. Ich glaube, der wurde nicht bei Metroid erfunden. Ich habe da mal irgendwas zu gelesen. Ich glaube, in der Maniac hatten die mal so eine Rubrik, wer hat es erfunden oder so ähnlich. Und da wurde dann immer darüber gesprochen, welches Game Design Feature oder welche Mechanik oder so in welchem Spiel zuerst da war. Meinetwegen, weiß nicht, Laufen und Schießen ist ja auch schon eine Mechanik, so gleichzeitig, ne? Ja, ja, ja. Oder, wusste ich jetzt auch gar nicht, wo das zum ersten Mal... Ja, ich denke jetzt gerade an sowas wie Protector oder Contra halt, ne? Aber das war auf keinen Fall das erste Spiel. Mhm. Terrakion war zum Beispiel vorher. Ja. Aber, wahrscheinlich irgendein C64 oder Amiga-Spiel. Ja, sowas, genau. Ja, und da war auch mal Thema Walljump, aber ich glaube, Metroid war nicht der erste Teil, das erste Spiel, was ist irgendwie... Na, Metroid hat ja mit diesem Backtracking und irgendwelche Fähigkeiten bekommen später ein ganzes Genre eigentlich begründet, ne, mit Castlevania zusammen. Ja, genau, das wird ja im Prinzip erst nachträglich sozusagen benannt, genau, nachdem die Spiele schon existiert haben, das Metroidvania-Genre, weil Symphony of the Night oder eigentlich... Ja, doch, eigentlich sind Symphony of the Night hat damit angefangen. Und halt Super Metroid. Ja. Ne? Die beiden, das waren die großen Titel, die auch kommerziell extrem erfolgreich waren, die das gemacht haben, dieses explorative Gameplay und vor allen Dingen dieses Backtracking durch die neuen Fähigkeiten. Wenn man neue Fähigkeiten hatte, mit Backtracking woanders hin. Aber fand ich auch gut. Backtracking ist ja eigentlich so immer so eine Sache, wo ich denke, ja, nervig und blöd. Aber wenn er gut gemacht ist, so wie du, ich sag mal, du siehst in den ersten Spielstunden, okay, hier oben komme ich irgendwie nur mit einem anderen Sprung hin oder ich brauche irgendwas. Und wenn du dann nach 5 Stunden auf einmal diesen Doppelsprung kriegst oder irgendwie die Bombe, dann denkst du, ah, da war doch nochmal was am Anfang. Da gab es bestimmt irgendwas Cooles. Dann gehst du da auch gerne nochmal hin. Ja. Und weißt dann, okay, jetzt komme ich da oben hin. Vielleicht ist da noch ein cooler Gegner, ein cooler Boss oder sowas. Das ist eine total... belohnende Erfahrung für den Spieler, wenn du irgendwie ein Item findest und nicht einfach nur weiter nach vorne läufst quasi, also irgendwie neue Levels beschreitest und dann rausfindest, wie du das einsetzt, sondern du kannst auch in alte Teile des Levels zurück und bist total heiß darauf, die Geheimnisse zu lüften, die hinter den Türen stecken, die du vorher nicht öffnen konntest quasi. Ja, und vor allen Dingen, wenn da auch wirklich was hinter ist. Ne? Ja, ja, genau, nicht da muss schon irgendwas sein. Aber in den letzten Zelda-Teilen, wo du bis zum letzten Winkel und dann kriegst du 5 Rubine. Ja, genau. 5 Rubine, dankeschön. Hat sich gelohnt, die halbe Stunde da durchzurennen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Zelda macht das eigentlich auch ganz gut. Da gibt es ja so dieses Standard-Game-Design-Credo, wenn du irgendwie im Dungeon bist und du bemerkst irgendwie, ja, okay, hier komme ich nicht weiter. Da bräuchte ich wahrscheinlich irgendeine Art neuen Gegenstand für. Dann kriegst du den irgendwann. Dann lernst du in diesem Dungeon den Gegenstand zu benutzen. Nämlich an den Stellen, wo du gedacht hast, hier komme ich jetzt nicht weiter. Dann lernst du den zu benutzen. Und später ist der Gegenstand, den du dann gefunden hast, auch die Waffe quasi, die du dann beim Endboss einsetzen musst, um den überhaupt besiegen zu können. Das ist schon ziemlich clever gelöst. Aber ja, doch ein bisschen abgeschlossener und in sich homogener als bei so einem globalen Unterfangen wie einem Metroid oder einem Castlevania, wo du die ganze Zeit durch das gesamte Schloss oder das gesamte Areal rennen musst. Ne? Was aber, wie gesagt, trotzdem so von einer explorativen Komponente her total spannend ist, finde ich. Ja, auf jeden Fall, ja. Haben ja viele Spiele mittlerweile aufgegriffen, ne? Das stimmt total. Zuletzt, meine letzte Lieblings-Metroidvania-Entdeckung ist ja Shantae. Mhm. Ich habe ja Shantae in The Pirate's Curse auf dem 3DS als Download gespielt und ziemlich schnell lieben gelernt und dann auch verschlungen. Und mir dann im Nachhinein alle anderen Teile gekauft, hier von Limited Run, die haben ja noch auf die PS4 aufgelegt. Der neueste Teil, Half-Genie Hero, den gab es auch für die PS4 von Exceed in einer schicken Edition aus Pappe mit Soundtrack dabei, richtig toll. Und jetzt habe ich alle, außer die Game Boy Color Version, ne? Außer die Game Boy Color Version, den allerersten Teil. Den habe ich auch als Download, aber ist auch leider nicht so ein besonders wahnsinnig gutes Spiel. Ja, ist halt aber halt der erste in der Reihe. Hat sich wahrscheinlich nie gut verkauft und ist deswegen jetzt exorbitant teuer. Finde ich aber cool, dass sie es noch aufgegriffen haben, da coolere Spiele rausgemacht haben. Auf jeden Fall Shantae in The Pirate's Curse, die anderen drei habe ich halt noch nicht durch. Ja. Sehr, sehr schönes Metroidvania-Spiel in einem ganz erfrischend neuen Setting. Ja. So mit Genies und ich hab auch Magie so ein bisschen und ja. Pirate's Curse? Einen Teil habe ich auf jeden Fall auf dem 3DS auch mal angefangen. Ja, das ist Pirate's Curse, der einzige von 3DS. Ich fand den auch richtig gut. Das ist wirklich toll. Zuletzt habe ich Song of the Deep gespielt. Für die PS4. Ja. Ja. Das ist ja auch so ein Metroidvania-Verschnitt. Hat auch eine Art Metroidvania-Komponente, nur halt unter Wasser. Ja, genau, so U-Boot. Eigentlich eine ganz traurige, aber doch schon coole Geschichte so. Ja. Und ich würde gerne Ori and the Blind Forest mal spielen. Habe ich mal irgendwie so eine Stunde beim Kumpel, beim Andi angezockt. Ja. Ist total geil, sieht wunderschön aus. Tolle Story, tolle Inszenierung, toller Sound. Gameplay total fluffig. Du kommst also super gut irgendwie rein und du hast gar nicht so viel Mist, wo muss ich denn jetzt lang? So, die Karte ist sehr intuitiv und es ist relativ klar, wenn du was einsammelst, okay, das muss ich jetzt da und da einsetzen. Das geht sehr flüssig von der Hand. Also es ist wirklich rundum ein tolles Spiel. Schade, dass es ein Xbox One Exclusive ist. Man könnte es natürlich am Steam, PC ja. spielen, genau. Ich hatte bei diesem Awesome Games Done Quick, also diese Winterversion davon, die machen Ja. immer zweimal im Jahr so Speedrun-Contests. Ja. Und da habe ich den Speedrun von Orient the Blind Forest Ah. gesehen. Und danach den von Symphony of the Night. Wahnsinn. Ach. Ey, das ist echt unglaublich, ne? Wie schnell gehen die denn bei Ja. 15 auf den Leid durch? Das ist, die haben diesen, du kennst ja diesen Sprung, womit du, wo der mit den Füßen voranspringt und dann, sagen wir mal, so einen halben Bildschirm ungefähr schnell springen kann. Ja. Damit spielt er das komplette Spiel durch. Du kannst ja damit auch vertikal hochspringen, dann Ja. macht er wie so einen Faustschlag und springt dann auch wieder einen Ja. halben Bildschirm. Damit spielt er eigentlich das komplette Spiel durch. Krass. Du siehst so zack, zack, zack, Bildschirm fertig, zack, zack, zack, Bildschirm durch. Bosse, bum, bum, bum, Boss fertig, zack, zack, zack, nächsten Bildschirm. Okay, Also, Wahnsinn. das ist unglaublich. Ja, das ist ja sowieso eine ganz faszinierende Szene, die Ja. Speedrunner. Überleg mal, wie oft man das spielen muss und auswendig lernen muss, damit man da so einen Speedrun mal hinlegt, ohne zwischendurch auch zu sterben. Das geht ja gar nicht. Dann ist ja dein Rekord schon komplett im Eimer. Ja, wenn du Pech hast. Ich habe letztens witzigerweise gelesen, Donkey Kong für ein N64, ne? Ja. Das ist wie alt jetzt? 15, 16 Jahre vielleicht? Ja. Die haben vor gutem Monat ungefähr, hat irgendein Spieler herausgefunden, dass es Ach, eine das ist versteckte dann. Münze Ja, ich gibt. weiß, Die das habe war ich auch gelesen. unter einem Palmenblatt durch einen Clipping-Fehler versteckt. Also alle 100% Speedruns sind quasi ungültig, weil keiner diese eine Münze mit eingesammelt hat. Und jetzt sind alle Speedrunner dran, wieder neue Rekorde aufzustellen. Echt geil. So nach 15 Jahren einfach. Wahnsinn, ne? Das finde ich ja total witzig, dass es so Geheimnisse in manchen Ja. Spielen gibt, die irgendwann aufgedeckt werden, wo auch die Entwickler sich entweder nicht dran erinnern können oder einfach Ja. irgendwie keinen Mucks sagen oder so. Ja. Und dann die Community irgendwann entdeckt die das und alle sind im Aufruhr. Und plötzlich ist so ein 15 Jahre altes oder 20 Jahre altes Spiel wieder total in aller Munde Ja, oder ja, so, ja. weil irgendwie Speedrunner total krass groß sind. Also schon wahnsinnig. Diese ganze Speedrun-Szene ist wahnsinnig. Eigentlich finde ich, weißt du, was wir mal machen müssen? Wir müssten mal eigentlich ein Event organisieren mit Speedrunnern, wo man live hingehen kann, so wie abends zum Konzert. Deine Kollegenband spielt irgendwie, da sind noch zwei Ja. Vorbands, hast den ganzen Abend Spaß, ne? Ja, an dem Abend sind irgendwie zwei Speedrunner, die spielen zwei Spiele durch. Und Ja. denen kannst du zugucken Ja, sind dabei. wir also in 20 Minuten durch mit dem Event. Kommt Ja, aufs aber gut, Spiel an. Dankeschön. Kommt aufs Spiel Ja. an. Ja, oder fünf Stück und dann machst du fünf Ja, komische Spiele klar. irgendwie Also, ruckzuck, ne? ja, können wir machen. Es ist Ein halt, Speedrun-Event mal ja. organisieren, finde ich mal geil. Wie steht denn die Zockhard-Community, die Zu unglaublich Speedruns. große Ja. Zockhard-Community zu der Speedrun-Geschichte, zu Unsere dem fünf Thema? Freunde, die das hören. Ja, Ja. immerhin. Es ist keiner Speedrunner von, also machen wir es nicht. Ja, wir laden die einfach anderweitig ein, wir kriegen das schon hin. Genau. Was ist denn unser nächstes Spiel? Oh. Der Super Game Boy ist schon wieder abgeraucht gerade, deswegen habt ihr keinen Sound mehr gehört. Ich habe die ganze Zeit vorher irgendwie rumgedudelt. Was wird dein erster Teil sein? Ich muss auch direkt cheaten bei meinem Platz 5, Ja. denn Platz 5 ist dreimal belegt Und zwar. mit den ersten drei Turtle Games für den Game Boy. Nice. Also somit alle Turtle Games für den Game Boy. Ja. Einmal Fall of the Foot Clan, Back from the Sewers und Radical Rescue. Ja, mein Lieblingstitel. Ja, voll. Welchen spielen wir denn? Ich weiß nicht. Also ich habe Sollen nur Fall of the Foot Clan, habe den mäßig in Erinnerung. wir? Die anderen Ja. beiden habe ich noch nie Dann lass uns gespielt. einfach Teil 3 reinlegen. Okay, cool. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Sind halt eigentlich klassische Brawler, ne? Ja. Ja, eigentlich Ist erwartet das gar nichts. denn, die sind ja gar nicht mit den NES-Teilen verbunden. Das ist ja oft so gewesen, zum Beispiel bei Probotector ist das so, wenn du da den Gameboy-Teil spielst oder auch bei Double Dragon, dann ist der im Prinzip so wie das NES-Original. Sieht halt ein bisschen anders aus, bisschen netter, halt aber dann kleiner und so weiter. Ja. Aber an sich, so vom Level-Design her und von allem, was man so kennt, ist das eigentlich das Gleiche. So, bei den Wie? Turtles-Spielen Gar ist es aber nicht. gar Die nicht sind so. komplett neu entwickelt worden Okay. von Konami, ne? Ja, Ja. denn ich kenne ja die ersten beiden Turtles-Spiele fürs NES sehr gut. Der erste Teil, ich finde den ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein in Retrospektive ziemlich miserabel, aber habe den damals trotzdem als Kind der 80er und Hyper-Turtles-Fan Ja. natürlich auch gespielt wie so ein Blöder. Und war auch ziemlich weit, aber eigentlich ist das kein besonders gutes Spiel. Es hat sehr viele Fehler. Ja. Ich empfehle zu dem Thema auf jeden Fall das Angry Video Game Nerd Video zu Turtles 1. Oh, der zerreißt das Spiel aber vollkommen. Der zerreißt das ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall. Der nutzt auch die Fehler aus und sagt, guck mal, wie scheiße das ist, das ist unmöglich und eigentlich kann man das schon schaffen. Turtle Power. Ja, geil. Aber trotzdem kein besonders gutes Spiel. Hab's aber trotzdem gespielt wie so ein Irrer als Kind. Aber der zweite Teil gehört immer noch zu meinen absoluten Lieblings-Nest-Titeln, wenn es um Zwei-Spieler-Arcade-Action geht. Ja, super. Ist einfach eine Arcade-Umsetzung von dem Automaten und ist halt ein Side-Scroll-Brawler im typischen Stil von Final Fight oder Golden Axe, meinetwegen. Double Dragon. Ja. Und richtig gutes Gekloppe, geile Grafik, geile Mucke. Und richtig geil. Aber die Gameboy-Spiele sind anders. Erzähl mal. Ist eigentlich. Den ersten Teil hast du schon gesagt, der ist jetzt nicht sonderlich gut. Also, das heißt nicht sonderlich gut, der ist halt kaum Abwechslung. Du rennst und trittst eigentlich die ganze Zeit nur. Und passiert nicht viel. Du hast immer wieder. Du meinst den ersten Gameboy-Teil, ne? Ja, ja. Ich habe gerade die ganze Zeit vom ersten NES-Teil gesprochen. Ja, genau. Stimmt, aber der erste Gameboy-Teil ist auch nicht so wahnsinnig toll. Eigentlich genauso. Ja. Also, du hast halt die Food-Clan-Leute, die halt von rechts oder von links in den Bildschirm kommen. Und im Endeffekt ist das einfach nur treten, laufen, springen, treten, laufen. Ja, so ein bisschen im Stile von, ich sag mal, International Karate, oder? Ja, genau. Oder also, halt irgendwie, es gab noch dieses eine Kung-Fu-Spiel für den Gameboy. Ich glaube, das hieß auch einfach nur Kung-Fu. Das war genauso. Mhm. Einfach nur rumrennen, die Gegner wurden wahllos gespawnt. Oder Altered Beast fürs Mega Drive. Ja, das ist eigentlich auch so ein klassischer Genrevertreter in der Richtung. Und hier jetzt zum Beispiel beim dritten Teil geht es ja schon los. Du hast hier kleine Hindernisse, wo du mit drauf kommst. Du hast ein bisschen freier Level, du kannst hier die Bäume hoch. Da sind auch nochmal Gegner. Du hast die klassische Turtle-Mucke. Genau, die gute. Da kannst du auch nichts mit verkehrt machen. Nee, auf keinen Fall. Kann einfach stundenlang anhören. Boah, der Song, der ist so geil. Ja. Und überleg mal, Fun Fact, ne? Wenn man sich, wir wussten das nicht, aber wenn man sich das jetzt im Nachhinein mal anguckt, ne? Die Originalserie im TV früher, da wurde das Titelthema von Frank Zander gesungen. Total geil. Absolute Turtle-Stimme. Ja, voll. Also du hast jetzt hier einfach schon viel mehr Freiheiten. Wie gesagt, du kannst den Level hoch, sonst hattest du eigentlich immer nur diesen einen Gamer-Bildschirm, wenn du rechts und links gehen konntest. Ja. Und hier kannst du jetzt schon in die Höhe auf die Bäume. Du kannst hier mit dem Nunchuck kannst du dich deinen so Sprung verlängern. Propeller kannst du so über größere Hindernisse. Ja. Das gab's ja alles beim ersten Teil noch gar nicht. Dann kannst du halt jetzt hier. Du hast halt immer diese Level-Abschnitte, diese kurzen, und dann kommst du dann irgendwann zum Endgegner. Aber du hast jetzt halt in dem dritten Teil schon viel mehr Abwechslung auch von den ganzen Szenen in dem Spiel selber. So, in dem ersten Teil hattest du, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Bildabschnitte, war es einfach eine Kanalisation. Ja, stimmt. Und sah immer gleich aus. Direkt im zweiten Bildschirm schon eine Variante. Genau, du hattest halt immer denselben Hintergrund, du hattest alle paar Footsteps, hattest du irgendwie einen Rohrbart unten runterkam und getropft hat, und du hattest dann mal einen Kanaldeckel, der runterkam. Und jetzt hast du halt hier schon im zweiten Bildschirm, bist schon in einer ganz anderen Location. Hast zwar immer noch die Foot-Clan-Gegner, aber du hast hier auch schon Fledermäuse zum Beispiel hängen, die dann runterkommen. Also die Varianz ist einfach ganz anders jetzt. Total. Also die haben schon viel aus der ganzen Sache rausgeholt. Du kannst jetzt hier nach unten weg, in den nächsten Bildschirm. Klassisch coole Konami Soundeffekte, die fand ich immer sehr, sehr powerful, sag ich mal. Die waren energiegeladen. Ja. Die waren nicht so irgendwie piepsig und schrottig, sondern wenn da was kaputt gegangen ist, dann hat es sich halt auch so angehört. Ja, du hast so ein Die lösen sich ja dann auch. Einfach in irgendeiner Qualmwolke auf, wie die Gegner, wenn du die triffst und so. Oh, wir hatten noch einen Lebensbalken. Puh. Ja, Konami konnte aber einfach auch zu der Zeit richtig gute Spiele machen. Ja, wie alle geilen Firmen früher. So Konami, Capcom, wenn man sich da mal überlegt, was die heute für einen Mist machen. Nicht für schlechte Spiele, aber irgendwie mit Download-Content. Alles irgendwie nur zum extra kaufen und was weiß ich, irgendwie jedes Jahr irgendein Aufguss von irgendeinem Spiel, den 100.000 Millionsten Street Fighter Aufguss mit irgendwie 2 Kostümen mehr, also lache ich drüber, das ist irgendwie, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Natürlich machen die trotzdem auch noch tolle Produkte, irgendwie Resident Evil 7 oder sowas, ne? Oder jedes Metal Gear Solid ist trotzdem immer noch ein tolles Spiel. Ja, ja, klar. Aber früher, die haben ein geiles Arcade Smash It Game irgendwie auf den Markt gebracht. Du wusstest genau, geil, ist von Konami, kauf ich. Ja. Ja, du konntest zugreifen, ohne dass du jetzt groß irgendwie erstmal Berichte lesen musst oder abwarten. Ja. Du hast gelesen Konami, hast geguckt, welches Thema gefällt dir, boom, ist meins. Ja, überleg mal, was irgendwie bei Capcom, wenn irgendwie, egal, ob das jetzt Mega Man gewesen ist oder Darkwing Duck oder irgendwas Duck so anderes. Gut. Hätte ich auch überlegt, noch auf die Liste mit drauf. Stimmt, das Gameboy-Spiel ist auch ziemlich gut. Ja, total. Das ist aber auch eine 1:1 Umsetzung vom NES. Ah. Glaube ich zumindest. Würde ich jetzt auch schätzen. Ich meine schon, ja. Oder wenigstens so mehr oder weniger 1:1. Dann hast du mal den einen oder anderen Einschnitt irgendwie vom Level-Design oder so, wie es bei den Mega Man-Teilen auch war. Da hast du dieselben Bosse gehabt und die Level-Designs waren ähnlich, aber so mit kleinen Veränderungen. Nicht so umfangreich, ne? Nicht die ganz waren, so umfangreich. Kürzer, ne? Ja, genau, da waren die Levels etwas kürzer. Zum Teil waren die knackiger. Also ich fand die Gameboy Mega Man-Teile zum Beispiel schwerer. Und eigentlich jetzt mal, wenn ich hier so meine Liste angucke, ich habe nicht mal einen Mega Man-Teil drin, um jetzt mal zu spoilern. Obwohl ich die auch sehr viel gespielt habe und obwohl ich ja persönlich auch großer Mega Man-Fan bin. Aber andere Gameboy-Spiele haben mich irgendwie ein bisschen mehr geflasht, glaube ich. Also du konntest bei dem Spiel zum Beispiel auch 3 Pizzen sammeln, die im Level versteckt sind. Dann hast du ein extra Continue bekommen. Oh, gut. Continue? Ja, ich glaube Continue. Ja, also extra Leben oder Continue. Extra, eins von beiden. Also ja, dann cool. Ist schon ganz cool. Also ich mag die alle 3 Spiele. Den dritten mag ich am liebsten, ist halt am ausgereiftesten. Ja. Der ist, ich glaube, 93 erschienen. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Genau, der Teil 1 ist 1990 rausgekommen, im August. Der zweite Teil ist 91 rausgekommen, also direkt ein Jahr später. Ja. Nicht mal ein Jahr, von August bis Mai. Mai ist der zweite Teil rausgekommen. Und Teil 3 ist dann kurz vorm Weihnachtsgeschäft 93 rausgekommen. Das ist schon ganz schön geil, wenn man sich überlegt, wie lange heute zum Teil Spieleentwicklungen brauchen. Und da hast du mal so in einem Jahr einfach so einen neuen Gameboy-Titel rausgebracht. Ja. Ich meine, klar, ja, ist ja Gameboy-Spiele ein anderer sind auch, Aufwand, genau, jetzt mittlerweile. Das ist auch allerdings nicht so umfangreich, aber trotzdem. Ja, aber ich sag mal, an so einem Spiel waren vielleicht 10 Leute beteiligt. Ja, ich glaube schon sogar ein paar mehr. Ja, aber überleg mal, was jetzt große Firmen, was die für einen Aufwand haben. Wie viele Leute machen da mit? 100, 150, 200, ja, 300, 500 Leute arbeiten in Assassin's Creed. Ja. Das ist ja, sind ja ganz andere, aber gut, du hast natürlich auch mehr zu machen, ne? Klar. Das ist genau der Punkt, ne? Und ich meine, heutzutage hast du immer noch Entwickler, die machen Spiele im Alleingang. Ja, also das ist auch, das finde ich richtig wahnsinnig. Ja, das finde ich ja total geil und irgendwie erstrebenswert. Und eigentlich ist eins meiner Lebensziele, mal ganz alleine ein einziges Spiel auf den Markt zu bringen. Ja. Kann ja gratis sein, ne? Ja, ist mir auch vollkommen egal. Da geht es mir irgendwie nur um meine persönliche Verwirklichung. Ja. Irgendwie einen Fußstapfen in der Videospielgeschichte irgendwie zu hinterlassen. Und irgendwie Leute wenigstens ein bisschen mit meinem Spiel zu berühren. Aber das ganz allein zu machen, ohne Grafiker zu sein, ohne irgendwie da große Vorerfahrung zu haben, das ist schon nicht ohne. Aber es gibt ja Tools dafür, es gibt ja tolle Programme, ja, wo man irgendwie auch ohne Programmierkenntnisse irgendwie Sachen machen kann. Ja, ne? Guck mal, im kleinen Stil war das doch Mitte der 90er, Anfang 2000er, war das einfach dieser RPG-Maker. Ja, stimmt. Da konntest du einfach alles mitmachen. Da gibt es ja heute noch Communities, die da richtig die fertige, krasse lange RPGs, Spiele und ja, RGBs rausbringen. Mit einer richtig ja, krassen Story. Also das, was da auch an Arbeit drin steckt, ne? So ein Skript zu schreiben, ja, die diese ganze Geschichte auszudenken, auch mit Gameplay-Elementen, wie das umsetzbar ist. Ja, absolut. Ja, da gibt es tolle Sachen. Ich habe mir letztens aus Spaß mal so ein, ist gar nicht so unbedingt mein Genre, und deins erst recht nicht, weiß ich, aber ich habe mir so ein Visual Novel Maker gemacht. Oh, ach, Quatsch gemacht, runtergeladen, ja, meine ich. Oh shit, hier sind ja Spikes auf dem Boden, die kann ja, ich nicht sehen, das ist aber gemein. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Ich finde so Spiele, wo man nicht sehen kann, wenn man runterspringt, ja, ist wo man landet, Level-Design, ist immer tricky, weil man dann keine Chance hat eigentlich. Das ist nur so lange scheiß, so lange okay, solange du halt nicht dabei stirbst. Ja, aber ja, wenn okay, du aus Versehen ja, dann plötzlich irgendwie in deiner Spike-Wand landest und dann halt abkackst, dann ist das einfach ja, nur frustrierend, ne? Weil du musst ja, wenn du einen limitierten Bild, eine limitierte Bildschirmgröße ja, hast, wie beispielsweise irgendwo, hier bei den Turtles, ja, also ich, beim Gameboy meine ich, ja, ja, genau, dann musst du halt irgendwie so Level-Design-Entscheidungen treffen und sagen, ja gut, dann kann man das halt nicht sehen, dann muss der Spieler sich halt fallen lassen. Ja. Aber wenn du das dann so einsetzt, dass du dabei in einer Falle landest, ist es schon frustrierend. Ja. Das ist ja der Gag an so einem Mega Man, da siehst du immer, wenn du was falsch machst. Da ja, landest ja, genau, du in der Regel, oder beziehungsweise, da hast du solche Momente auch, wo du halt stirbst, aber du weißt ungefähr warum. Du weißt ja in etwa warum, ganz ja genau, richtig. Sollen wir nächstes Spiel mal angehen? Ja, würde ich sagen. Ich komme auch nicht mehr weiter. Genau. Und du hast übrigens die Pizza, wenn du nämlich jetzt dein Live einmal komplett verloren hast, hast du das einfach nur auf. Also es ist quasi wie ein Extra-Leben gewesen. Jo. Kein Continue, hoppala, sondern einfach nur ein Extra-Leben. Ja. Ja, also mein Platz 5, alle drei Turtle Games. Sehr gut. Mein Platz 4 ist das klassische Super Mario Land. Oh, kein... No, oh, einmal nochmal pusten. No Game Inside. Was man ja nicht machen sollte, weil die Kontakte dann oxidieren und eigentlich macht man damit nur alles schlimmer, aber... Funktioniert. Jetzt funktioniert's. Ich fand auch gut als Kind, wenn da kein Game-Modul drin war, dann ist ja immer so eine verpixelte Schrift, ne? Ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das für Japanisch früher gehalten. Echt? Weil ich das halt nicht lesen. Ich dachte, geil, die haben ja immer so verrückte Schriftzeichen. Ja, klar. Ich dachte, da steht irgendwann auf Japanisch. Ja, klar. Macht ja auch Sinn. Ja, aber das war... Also die Überlegung dahinter, die ist vollkommen aber legitim. Waren einfach nur Grafikfehler, ja, im Endeffekt. Ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich doch mal mit meinem Zaubermittel hier dran. Wenn Kontakte bei mir nicht funktionieren beim Gameboy-Spiel, ich habe hier meinen Notfallkoffer. Mein Notfall-Zockerkoffer. Da sind ein paar Q-Tips drin. Diverse Werkzeuge zum Geräte aufschrauben. Extra Knöpfe oder Kabel aus kaputten Controllern. Ein paar winzige Schraubenzieher oder diese Spezialwerkzeuge, die man für die Nintendo-Geräte und Spiele braucht. Die haben so einen dreizackigen Sternenkontakt. Und ich habe Q-Tips und Feuerzeugbenzin hier drin, was meine Variante der... Dann steckt ja einfach ein Modul im Brand und kauft sich ein neues. Genau, so mache ich das. Ja. Das ist der Plan. Das funktioniert ziemlich gut. Einfach einen Q-Tip nehmen, und dann bei eBay ein neues kaufen. Und kurz anzünden. Ja. Ja. Und dann auch brennend in den Super Game Boy stecken. Dann geht er nämlich aus und dann ist der Kontakt da. Okay. Das ist, da steht auf halt auf Japanisch. Ja, ja, genau. Da stand Modul falsch. Vielleicht puste einfach mal den Super Game Boy aus. Könnte auch ein Problem. Könnte auch eine Variante sein. Ah, jetzt geht's. Können wir gleich probieren. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Bei uns ist gerade während der Aufnahme ein heftiger Sturm. Ja, krass, oder? Oh, die Musik. Boah, fantastisch. Oh Mann, ey. Als Kind. Ich kann mich gar nicht. Also, ich kann überhaupt nicht. Oh, zack, kaputt. Direkt in den Pilz gerannt. Super erste gut. Der Pilz. Aber das war auch klassisch, wenn man das Spiel das erste Mal eingelegt hat, ist man losgerannt und bumm, war tot. Ja. Und dann, hä? Okay, beim nächsten Mal drücke ich die Springtaste und springe über den Pilz. Wie doof der Mario aussieht. Also, ne? Geht ja, so, voll, aber der sah so klumpig aus. Ja, aber der hat auch keine Mütze auf. Nee, und der ist einfach seine braunen Haare. Die Münzen, die sehen auch eher aus wie Kugeln und irgendwie ist das nur mit ganz viel Fantasie ist das ein klassischer Mario. Vor allen Dingen hat das überhaupt nicht die klassische Mario-Melodie. Aber trotzdem verbinden wir da tolle Sachen und nostalgische Momente mit. Oh, der Super Game Boy, der ist geraucht, irgendwie... Ey, mein Super Game Boy ist wirklich ein bisschen frack. Na toll. Was hat denn da jetzt so gebrummt? Weiß ich nicht. Muss irgendwie einfach stecken bleiben. Ich probiere jetzt auch mal meinen Säuberungstrick hier mit den Kontakten vom Super Game Boy erst und dann gucken wir mal weiter. Währenddessen können wir ja mal weiterreden. Super Mario Land. Wusstest du, dass der quasi einen Hard Mode hat? Wenn du den durchspielst, fängt das Spiel einfach von vorne an, aber in schwieriger. Wusste ich. Mit anderen Gegnerpositionen, mit mehr Gegnern. Ja. War eigentlich der erste Hard Mode so, oder? Bin ich auch brutal dran gescheitert, ja. New Game Plus. Ja, genau. Nur, dass du keine Fähigkeiten übernimmst. Nee. Ja, gut. Eigentlich übernimmst du ja. Du hast ja von Anfang an alle Fähigkeiten. Ja, du hast ja keine, die du speicherst. Nee, eigentlich nicht. Stimmt. Ja, dann hast du... Ja, eigentlich ist die Grundausstattung die gleiche. Dann ist es okay, ja. Ich fand die Shoot-em-up-Passagen geil. Ja, unter Wasser oder mit dem Flugzeug. Ja. Stimmt. Und auch eigentlich die einzigen Super Mario... Das ist das einzige Super Mario-Spiel, wo sowas drin vorkommt. Ja, stimmt. Dass du so eine genreverändernde Level-Passage hast. Mhm. Außer jetzt bei Galaxy, da fliegst du auch ab und zu mal irgendwie durch die Gegend. Da hast du so diese Rennpassagen. Die Racing-Parts hattest du im 3D-World aber auch nochmal. Da bist du auf dem, auf dem Dino durch diese Wasserlevel. Ja. Und bei Dings auch, bei Mario 64 hattest du das quasi auch, wo du... Oh, diese Rutschen. Ja, diese Rutschengeschichte, wo du dann mal irgendwie schnell jemanden überholen musstest, ein Rennen machen musstest. Oder zum Beispiel richtiges Wettrennen hier mit dem Koopa in der ersten Welt. Aber N64 hatte auch die Flugpassagen. wo du die Mütze mit dem Flieger hattest und dann durch die Ringe fliegen musstest. Stimmt. Die, wobei, das waren ja meistens nur so temporäre Geschichten, sage ich ja, jetzt mal. Ja, genau, die waren nur für eine Münze, für einen Stern im Level. Genau, richtig. Und hier hast du ja einen gesamten Level-Abschnitt, der so funktioniert. Ja, irgendwie ist das nicht so einfach hier gerade. Ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber unser Super Mario Land hier, das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. So, jetzt aber. Und wenn nicht, dann müssen wir nur drüber reden. Ja, dann ist dein aber Game 4 ist... Schön wäre schon. Schön wäre, richtig schön. Wenn geht. Ah, da geht's. So, nochmal. Springen, laufen, auf den Pilz springen, Pilz einsammeln. Groß werden, ja. Weitermachen. In die erste Röhre. Auch das, so kleine Details, dass sich in der Röhre die Musik ändert. Fand ich früher ultra geil. Nein, schon wieder hängen geblieben. Okay, Nase voll jetzt. Okay, müssen wir ein anderes Spiel testen. Auf jeden Fall dein... Ja, im Endeffekt kennt es ja auch jeder Mario Land. Ja, klar, sicher. Da muss man auch nicht so viel drüber erzählen. Wobei das ja wirklich optisch leicht anders war. Ich habe nochmal ein Reset gemacht jetzt. Ja, komischerweise, ne? Die ersten NES-Teile hatten ja quasi schon eigentlich das Design geprägt. Wobei der zweite ja auch komplett anders war, ne? Ja, vor allen Dingen war der zweite ja eigentlich kein Super Mario. Ja, so ein Gianna Sisters. Oder? Nee, der zweite Teil, der war eigentlich, ich kenne jetzt den Titel nicht mehr, so ein Mega-Nerd bin ich gerade nicht, dass ich das auswendig kann, aber der zweite europäische Super Mario Brothers Teil auf dem NES ist eigentlich ein ganz anderes Spiel. In Japan gewesen. In Japan gewesen. Stimmt, stimmt. Die haben einfach nur die Figuren und die Assets ausgetauscht, also die Gegenstände, die man aufsammeln konnte. Ja. Und dann hat man das als Super Mario Bros. 2 verkauft, weil das eigentliche Super Mario Bros. 2 auf dem NES ja genauso aussieht wie Super Mario Bros. 1, nur mit anderen Leveln. Ja. Und das kam dann später in Europa im Zuge der... von Super Mario All-Stars raus als ja, Lost Levels. Genau, genau. Und das ist das eigentliche ursprüngliche Super Mario Bros. 2. Und das, was wir als Super Mario Bros. 2 kennen und auch die Amerikaner und alle anderen halt außerhalb Japans, ist ein vollkommen anderes Spiel, was es in Japan unter einem anderen Namen gab mit anderen Figuren. Irgendwas gab es auch immer mit Giannis, ist das und Mario. Ja, sicher. Mario 1, also Super Mario Brothers, ist ja quasi nichts anderes als Gianna Sisters. Oh, da schon lange. Ja, schon wieder abgeraucht. Nur war halt Super Mario Brothers zuerst. Und genau, Gianna Sisters, da hat sich irgendein findiger Programmierer gedacht. Oh, ja, der war ja für einen Amiga, ne? Commodore 64. Ah ja, stimmt. Für 64. Gianna Sisters ist Commodore 64 gewesen. Und naja, das war ja schon ein ziemlicher Rip-Off. Ja, ne? Ja, klar. Und dann gab es halt, ein Lawsuit, ein Gerichtsfall, wo Nintendo die Gianna Sisters Entwickler verklagt hat und gesagt hat, ja, nee, könnt ihr nicht verkaufen. Ja. Dann mussten die halt die Versionen aus dem Markt rausnehmen und so weiter und so fort. Heute gibt es ja inzwischen wieder Gianna Sisters Teile. Es gibt ein Gianna Sisters Teil auf dem DS und sogar für PS4. Ja, Twisted Dreams für die PS4. Genau. Und da haben die sich irgendwie geeinigt, dass die den Namen jetzt benutzen dürfen und das anders machen können. Ja. Ging ja eigentlich nur darum, nicht Name Infringement, sondern richtig. Da war Level Design her, Game Design her, die Fragezeichenblöcke, da waren halt Sterne drauf und der Pilz, der sah ein bisschen anders aus. Ja, da war genau. so ein fusseliger Ball irgendwie, da was, wo du größer durch wurdest. Du konntest trotzdem Sachen schießen, wie wenn du eine Feuerblume eingesammelt hast. Die Gegner sahen halt aus wie so Klump. Patschige, was weiß ich, Monsterchen, aber trotzdem waren da die Pilze und die fliegenden Schildkröten, das war alles genau das Gleiche. Ja. Also man konnte das fundiert quasi belegen, dass die das 1:1 abgerippt haben. Ja, ja. Kann man nicht verschönigen. Und trotzdem ist Gianna Sisters eigentlich das erste Jump'n'Run, was ich in meinem Leben gespielt habe. Echt? Und ja, auf dem Commodore. Ja, okay. Und einfach auch ein richtig geiles Spiel. Habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Der Unterschied war eigentlich auch nicht da. Ne, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, einziger Unterschied waren die Bosskämpfer, die gibt es bei Mario Bros. Auch. Naja. Du musst auch den Bau sein, die Lava befördern. Ja. Gut, so, dann kommen wir schon zu meinem Spiel. Was ist dein nächster Titel? Wir haben schon wieder eine Stunde auf dem Counter hier. Krass. Mhm. Ja, mein Spiel war eigentlich dein Spiel. Ja. Und zwar fand ich Mario Land schon richtig gut. Aber Mario Land 2 fand ich noch viel besser. Mhm. Das hat an den richtigen Stellen, an den richtigen Stellschrauben gedreht. Ja. Und hat auch ein cooles neues Feature eingeführt. Und zwar die Oberwelt. Bei den vorher, ja doch, bei Mario 3 gab es schon die Oberwelt, ne? Auf dem NES. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie das zeitlich gesehen auseinander liegt. Ja, weiß ich nicht. Wir können mal gucken. Ich weiß, ja, 92. Ich guck mal gerade bei meinem Super Mario Bros. 3. Steht gerade nichts auf dem... '91. Ja, okay, dann hatte das zuerst, okay. Aber du hattest hier schon mal mehrere Speicherstände, sprich, da konnte ich spielen. Auf demselben Modul konnte noch ein zweiter und ein dritter anfangen und trotzdem sein eigenes Spiel quasi spielen. Ja. Ja, fangen wir mal an, ne? Wow, da habe ich eine Menge Spaß mit gehabt mit dem Spiel. Ja, absolut. Ja, du hast recht, es gibt eine Oberwelt. Das heißt, du hast so eine Art Map und kannst dir dein Level aussuchen. Genau. Oh, die Musik. Und auch riesige Sprites, ne? Ja, sehr große Sprites, was halt irgendwie zum Feeling irgendwie echt beigetragen hat. Ja. Und außerdem im Vergleich zum ersten Teil echte Schildkröten, echte Pilze. Die One-Up-Pilze sehen richtig aus. Mario sieht vernünftig aus, wie bei Mario Bros. 3 eigentlich. Mario hat eine Mütze. Der hat eine Mütze. Also das war schon echt natürlicheres Mario-Spiel. Ja. Obwohl auch hier die klassischen Melodien fehlen, wie im ersten stimmt. Teil auch. Die sind auch nicht dabei. Aber die Musik fand ich auch grandios, ne? Ja, total, klar. Ohrwurm-Charakter ohne Ende. Ja, ansonsten... Ich fand die Oberwelt, also ich fand das gut, dass man erstmal selber aussuchen konnte, welches Gebiet man zuerst spielen möchte. Und man hat ja die freie Wahl. Du kannst ja anfangen, wo du willst. Ja. Du hast ja, außer das erste Level. Das erste Level musst du einfach machen, aber da lernst halt die Fähigkeiten, genau. Das ist in Ordnung. Aber dann bist du ja völlig frei in der Wahl, wo du anfängst und wie du vorangehen möchtest. Auch die Sternmusik ist hier anders. Ja. Checkpoints sind dabei. Stimmt. Glocken. Die Gast beim Mario Land so auch nicht. Nee. Oh, das sind Steine hier, wo du gerade langläufst. Die kannst du nur mit der Feuerblume zerschießen. Ne? Die gab es auch noch nicht in dem NES-Teil. Genau. Auch eine Erneuerung. Und ich glaube, gab es nicht hier auch diese Drehfunktion? Ja, ich habe mich ja gerade gedreht. Ich frage mich nur gerade, wie ich mich gedreht habe. Ah, hier. Genau, wenn du springst nach unten drückst. Und nach unten drückst, ja. Genau. Damit konntest du zum Beispiel die Schildkröten komplett kaputt machen. Ja, und du hast so eine Art Sprung... Antrieb gehabt. Also du konntest damit auf den Gegner drauf springen und hast dich dann damit quasi abgetreten und bist weitergehüpft. Genau. Ja, stimmt. Die klassische Zielglocke, die war ja bei Mario Land 1 war halt ja immer der obere Ausgang, der ja, ein bisschen die schwieriger Fahne, zu erreichen ja. war und dann gibt es halt ein kleines Bonusspiel. Genau, nach jedem Level gibt es ein Bonusspiel, so ein Greifarmspiel, wo du halt ein Item greifen kannst. Kennst du noch den Trick? Es gab einen Trick, ich glaube, wenn du... Es gab einen Trick, ja. Wenn der ganz auf der rechten Seite ist, kriegt man das ganz linke Item, glaube ich, beim nächsten Greifen. Ja, so nicht. Oh, ich jetzt haben wir gar nichts erwischt. Er gibt irgendwie drei Leben, eine Feuerblume, genau. Eine Möhre. Die Möhre, die genau, gab es auch vorher nicht. Das nee, war der, ist ein neues Item. Da gab es so Hasenohren, mit denen du den Flug verlängern konntest. Da richtig, da bist du Hasen-Mario, ja, genau. Ja, und dann sind wir auf der Oberwelt. Gut, das Wario-Schloss, also die letzte Bastion kriegt man natürlich erst, wenn man die 6 Münzen eingesammelt hat. Da kommt man so jetzt noch nicht rein. Genau, da sieht man aber also schon irgendwie das Schloss, genau. Die Schlosstür. Es gab und 6 Abschnitte. Ja. Und in jedem Abschnitt sind 4-5 Level ungefähr. Wovon das letzte Level ein Boss-Level ist. Mhm. Und da gab es dann jeweils eine Münze. Genau. Und wenn du alle 6 Münzen hast, kommst du halt hier rein. Die Münzen kleben in der Tür und die Mario Land 2 Tür öffnet sich zum Schloss, wo nicht Bowser wartet, sondern Wario. Wario, genau, richtig. Da in dem Spiel wurde Wario eingeführt. Genau, das ist der erste Wario-Auftritt. Den sieht man ja auch schon hier oben als Schatten auf der Burg rumlaufen. So, und jetzt haben wir 6 Gebiete. Wir haben ja einmal, die sind alle thematisch aufgelistet. Hier haben wir einmal die Tree Zone. Die ist halt ein Baum mit 3 normalen Leveln und der 4. Level ist dann der Boss-Level. Und jedes Level hat dann ein bisschen 4 irgendwas... 4 Level, der erste ist auch ein Level, ach oder? Ja, stimmt, der erste, wo ich gerade stehe, ist auch ein Level. 4 Level und der Boss-Level. Und der hat halt dann thematisch was mit dem Baum zu tun. Wir fangen unten an am Baum, dann sind wir noch am Boden. Später sind wir in einem Bienennest. Und je höher man kommt, ist man dann nachher am Baumgipfel. Und da ist dann der Boss mit einem... Ja, ein Vogel, den man halt, der sein Netz beschützt und du musst ihn halt dreimal treffen, klassische Mario-Prinzip, genau. Und dann gibt's die Münze. Ja, und eigentlich hat das auch so einen explorativen Charakter, den sonst erst Super Mario World auf dem Super Nintendo hatte. Stimmt, und wenn man sich das mal genau anguckt, sieht die Obermap auch ziemlich ähnlich aus, muss man sagen. Stimmt. Das heißt, die Super Mario World Obermap für Super Nintendo, die hat sich auf jeden Fall an Super Mario Land 2 auf dem Game Boy orientiert. Ja, finde ich auch. Oder es ist andersrum gewesen. Wann kam denn Super Mario World raus? Ah, später. Ja, ne? Würde ich eigentlich auch sagen. Naja, jedenfalls ist das so ähnlich. Und ja, es hat halt diesen explorativen Charakter. Und zwar, dass du halt diese 6 Münzen einsammeln musst, richtig, bevor du überhaupt letztendlich in das letzte Schloss kommst. Ja. In das Boss-Schloss. Was bei den ersten 3 Super Mario Brothers Teilen oder beim Super Mario Land 1 nicht so ist, wo du die ganze Zeit einfach nur die Levels durchziehst quasi. Selbst bei 3, wo du eine Obermap hast, musstest du trotzdem die Level durchspielen, außer du hast jetzt hier beispielsweise die Panflöte gehabt, womit du dir einen Teleport. Genau, aber selbst Super Mario World konntest du ja im Endeffekt, musstest du auch jedes Level nach dem anderen spielen, um weiterzukommen. Ja. Außer du hast die Secret Level benutzt und konntest dann eine Welt überspringen. Stimmt. Aber du konntest nicht frei wählen wie bei wie Mario hier. Land 2. Ja. Übrigens gab es ja auch eigentlich ganz viele einfache Level. Wie das hier, wo das du einfach Level in kommst am Anfang des Levels in eine Seifenblase von einem Hippo. Ja, von und, so einem, drückst einfach den A-Knopf, schwebst ganz oben und der schwebt sogar von alleine nach rechts und du bist einfach mal an. Wir haben jetzt gequatscht und ich habe das Level durchgeschoben, um jetzt zu gucken. Also. Auf jeden Fall Game Design Fehler. Ja. Aber macht ja nichts. Hatte man ja bei Super Mario World im Prinzip auch, dass du ab und zu mal so ein Level mit dem Cape einfach nur durchfliegen konntest. Ja. Ja, die Speedrunner spielen ja alles so. Dann gab es hier auch noch eine Space Zone. Die war, glaube ich, komplett einfach so durchzuspielen, weil ich hier auch einfach A drücke und den Supersprung habe. Sehr schöne Variante in Walzer-Version, weil man sich ja auf dem Mond, in der Space Zone, bist du ja auf dem Mond quasi. Ja. Das sieht jedenfalls so aus. Da bewegt man sich ja langsamer und dann ist einfach die Titelmelodie von dem Level, was wir gerade gespielt haben, was quasi das Hauptthema des Spiels ist, in so einer Walzer-Variante. Sehr, sehr schön. Ihr hattet ja zur Hochzeit auch als Hochzeitstanz. Ja. Ah, das Mario-Theme dabei, ne? Das Unterwasser-Thema von Super Mario World, was nämlich von Natur aus schon ein Walzer ist. Richtig. Und wir hatten da uns eine Variante, gibt ja immer von Videospielmusik, findest du ja ohne Ende Coverversionen. Ja, ja. Und wir hatten eine Klassik-Coverversion gewählt, also von einem Orchester, was halt die Unterwasser-Melodie von Super Mario World gespielt hat. Und das hatten wir als Eröffnungstanz für die Hochzeitsparty. Richtig. Wo ich dann irgendwie so nach, weiß nicht, 2-3 Minuten oder so, und ich glaube nicht ganz so lange, oder nach 2 Minuten habe ich, glaube ich, in das Originalthema eingefadet, wodurch man dann rausfinden konnte, ach ja, Moment, irgendwie kannte ich die Melodie, aber es ist Super Mario World gewesen. Ja. Ja, also die haben, finde ich, ganz gut hier am Level-Design halt auch diese Low-Gravity halt auf dem Mond. Du kannst viel weiter springen. Ja. Die Musik ist langsamer. Das bringt noch einfach mal ein bisschen anderes Spielgefühl dann mit rein. Du hast andere Gegner jetzt hier. Du hast so kleine Schweinchen. Ja, das ist jetzt einfach nur eine kleine Bonuszone, diese Space-Zone. Da gibt es jetzt keine Münze. Ja, wir hatten jetzt die Baumzone als erste Zone. Dann jetzt hier diese kleine Bonuszone. Dann kommen wir hier oben zu dem. Ach, dieses Hexenhaus oder was, ne? Ne, das ist noch nicht das Hexenhaus. Ach. Das ist die Makrozone. Da ist alles ganz groß und du bist ganz klein. Yo, du läufst irgendwie durch das Gras, durch so Grasbüschel, bist winzig klein, läufst richtig auf dem Boden, bis im Gras. Hast dann irgendwie, das ist in so einem Haus so ein bisschen wie Micro Machines. Du bist ja auch in den kleinen Micro Machines durch riesige, also durchs Badezimmer und so gefahren und hier ist dann halt auch, du bist in diesen Leveln und musst dann halt irgendwie durchs Haus kommen, musst in den Kamin und musst über Tische und Untertische durch und so. Das ist halt diese Makrozone. Dann, aber diese Hexenzone gibt es nämlich auch. Das ist genau, die nächste Zone. Genau, die habe ich mich gerade erinnert. Genau, ah, nee, hier ist eine Halloween-Zone. Das ist so ein Kürbis. Genau, ja. Stimmt, da ist eine Hexe, so ein Grabstein, ein Totenkopf, alles. Kannst du dich noch an diese. Da war so ein Mädchenspiel, so ein Polly Pocket. Yo! Diese zusammenklappbaren Dinger. Du meinst Mighty, Mighty Max. Mighty Max gab es davon als jungen Version, ne? Erinnert dich nicht dieses Teil? Das ist doch auch wie so eine Voll. Schüssel und oben kommt der Deckel dann drauf. Total, ne? Ja. Das ist halt diese Pumpkin-Sonne, die fand ich, das hat mich immer daran erinnert, als wenn das so ein kleines Spielzeug wäre, wo du Mario reinsetzen kannst und damit spielen. Ich mach da mal gerade ein Foto von, das laden wir auch hoch. Ich geh nochmal rein. Das ist auf jeden Fall eine witzige Sache, die du, dass du das sagst. Ich glaube, ich habe letztens tatsächlich mal bei Instagram jemanden gesehen, der das hochgeladen hat, gesagt hat, seitdem ich mir vorgestellt habe, dass das Level bei Mario Bros. 2 irgendwie ein Mighty Max Level ist oder wie, aussieht wie bei Polly Pocket, fand ich es nicht mehr gruselig, so nach dem Motto, als Kind cool, vielleicht irgendwie gruselig nicht, gefunden oder so. Ja. Das ist meine liebste Welt jetzt. Oh ja, die Mario-Zone. Da ist Mario wie so eine Aufziehfigur, wo alles so mechanisch sich bewegt. Ja. So eine Holzpuppe. Mit Zahnrädern in den Leveln, ja, genau, so, die dann auch laufen, wo man stehen bleiben konnte, wenn man so mit dem Zahnrad runtergelaufen ist. Ich erinnere mich. Die war auch richtig gut. Das ist dann die Zone 4. Ja. Zone 5, das ist auch eine ganz witzige Animation, wenn man nicht in die Zone 5 geht oder unten rechts, ist ja, muss ja nicht unbedingt die Zone 5 sein, kannst du auch erstes Spiel. Ja. Wird man von der Schildkröte nämlich aufgefressen. Ja. Und ist man in der Schildkröte. Ist in der Turtle Zone und ist dann quasi unter Wasser und endet in einem. In einem Wal. In einem Wal, ja, wie quasi Pinocchio. Ha! Verrückt. Und man spielt ja die letzten Level auch im Wal. Ja, man genau. Wenn man sich ja jetzt überlegt, ist das irgendwie richtig widerlich, wenn man dann in dem Wal spielt und man hat ja diese komischen Gelee-Dinger, wo man dann so dranhängt. Boah, ja, wie so, wie Zäpfchen eigentlich im Prinzip. Ja, ne? Ja, genau, ja, ja. Oh, stimmt. Boah, so Sachen, ey. Ich meine, das ist echt... Wir haben als Kind so gar nicht drauf geachtet. Nee, hat man nicht wahrgenommen, ne? Dann haben wir hier noch ein Bonus-Level, wo man seine Münzen... Das ist nämlich auch neu. Man kriegt nicht mehr bei 100 Münzen ein Leben, sondern... kann hier die Münzen dann nachher eintauschen und kriegt dafür dann Items. Entweder Leben oder irgendwie andere Sachen. Ja. Ja, und wenn man Das hat einen richtigen Twist, das Spiel, auf jeden Fall. Ja, da haben die mal einige Sachen anders gemacht. Ja, und wenn man dann alle 6 Münzen zusammen hatte, ist man halt ins Schloss gegangen. Das Schloss fand ich ultra schwer, ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das waren diese blöden, da brauchtest du richtig gutes Timing. Du hattest, kleine Balken, die sich bewegt haben und dann waren Mauern dazwischen, dann musst du im richtigen Moment über die Mauer wieder auf den Balken, der sich weiter bewegt hat und von einem beweglichen Balken auf einen anderen beweglichen Balken. War tricky. Ja, aber trotzdem gut. Alles im Allen ein richtig gutes Spiel. Ja, durchaus. Also auch die Erweiterung Super Mario Land 3 Wario Land. Dann hat man nämlich mit Wario gespielt. Fand ich sogar noch besser. Die hatte ich heute auch kurz überlegt, anstatt Mario Land 2 reinzunehmen. Ist auf jeden Fall bei mir noch höher im Kurs, weil ich Wario cool fand als Charakter damals. Ja. Und der hatte auch coole Fähigkeiten. Du konntest dem so Hüte aufsetzen. Stimmt, ja. Und jeder Hut hatte irgendwie, da gab es also eine Funktion, gab es so ein Ochsenkopfhut oder so, auf jeden Fall waren da Hörner dran. Damit konntest du alles wegrammen. Genau, konntest alle Sachen wegrammen. Dann gab es so ein Feuer, wie so ein Drachenkopfhut. Dann hat er so Feuer gespuckt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, da musstest du auch Knete einsammeln. Wario war halt irgendwie geldgeil. Ja, genau, der ist gierig. Der Gamecube-Teil, da ist er doch sogar auf dem Cover auf so einem riesigen Goldberg. Ja, genau. Den habe ich leider nicht. Der ist auch toll. Das ist ein ganz tolles Spiel auch. Aber den DS-Teil habe ich letztens mal gespielt. Master of Disguise. Ja, ja, auch voll geil. Da hat er so verschiedene Masken, wo der sich verwandeln kann mit. Ja. Auch ein ganz tolles Spiel. Stimmt. Ja, das war mein Spiel 4. Oh, da kommen wir schon in die Top 3 jetzt. Jetzt wird schon interessant. Ja, wir teilen uns ja eh ein Spiel. Ein Spiel teilen wir uns, Sparen wir uns da gleich ein. Kommt natürlich zu einer anderen Platzierung, stimmt. Ne? Ja, wir das gucken mal, wie wir das gleich machen. Ja. Ich hoffe, mein Spiel läuft jetzt sofort an und dann könnt ihr nämlich raten, was das ist. Das kennt ihr nämlich von der Melodie her. Eine leere Hülle. Weiß nicht. Vielleicht die von mir? Ah, nee, von meinem Tetris. Also. Wo hast denn du dort? Hast du in deine Tasche gesteckt? Ich glaube tatsächlich, ich habe das hier weggepackt. Ja, das ist dein Tetris. Ja. Bitteschön. Ist doch nicht schlimm. 1992 von Hell Laboratory, was dann ein hauseigenes Studio von Nintendo geworden ist und auch heute immer noch ist. Aber da war das doch noch, oder war das da auch schon First Party? Ich glaube, das war ein Nintendo hauseigenes Produkt. Wahrscheinlich waren die schon von Anfang an irgendwie unter Nintendo ihren Fittichen. Ich glaube, tatsächlich ist es eine Nintendo Studio Division gewesen, wo die innerhalb des Studios einzelne Teams aufgebaut haben. Und das Hell Laboratories Team war einfach eine andere kleine Gruppierung. Die haben nämlich Kirby's Dream Land gemacht, was wir jetzt gerade hier drin haben. Und ich kann mich noch bildlich daran erinnern, wie ich im Fernsehen die Werbung dafür gesehen habe. Neues Gameboy-Spiel, Kirby, die war total aufgeblasen, die Werbung. Kirby war so ein muskelgepacktes irgendwie Viech, irgendwie so ein Kissen. Kirby ist ja im Prinzip nur ein Kissen, so eine Kugel. Wie so eine Kaugummi, aufgeblasene Kaugummi-Kugel irgendwie. Ja, mit Füßen und kleinen Armen und irgendwie einem niedlichen Gesicht, rosa. Beziehungsweise damals in Europa weiß. Der klassische Kirby war weiß, der erste. Und dann ab dem zweiten Teil war er auch rosa. In Japan war er immer rosa. Und unglaublich knuffiges und tolles Spielkonzept. Kirby kann halt... Ach, diese Musik, ey, ich raste super, aus. Ne? Ja. Das Spielprinzip ist eigentlich cool. Du saugst Gegner auf und schießt sie dann auf einen anderen Gegner. Ja, vor allem, wenn du die aufgesaugt hast, bist du auch so ganz dick und hast die Backen voll. Und wenn du gerade keinen Gegner aufgesaugt hast, kannst du ganz viel Luft einsaugen und dann hast du, dann bist du halt voll geladen mit Luft und dann schwebst du so leicht durch die Gegend und kannst auch fliegen. Ja. Du kannst quasi auch einfach durch das Level durchfliegen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe die Werbung gesehen, ich musste das Spiel haben, ich wusste, es kommt dann und dann raus, da ist das Erscheinungsdatum. Ich habe mich auf den Flohmarkt gestellt, an dem Samstag irgendwie Kinderflohmarkt beim Karstadt auf dem Parkplatz in Hochheide. Ah, geil, Hab Sachen verkauft, damit ich irgendwie ein paar Mark zusammenkriege, um Kirby zu kaufen. Ich musste unbedingt Kirby spielen, als es rauskam. Das habe ich dann auch getan. Und ich fand es ultra gut und wunderschön und total toll. Ich war mega begeistert. Und im Nachhinein dann doch ein kleines bisschen enttäuscht, dass ich das, glaube ich, in einer Stunde durch hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist leider nicht leider sehr lang, ein recht kurzes Spiel, Weswegen auf dem gleichen Platz meiner Top 5 Gameboy-Spiele-Platzierung auch Kirby's Dream Land 2 drauf ist. Ja. Was ich eigentlich sogar noch besser finde. Aber den Kirby-Hype hat halt das erste Dreamland ausgelöst. Klar, Und deswegen haben wir das jetzt hier drin. Kam das denn wirklich als erstes oder war der NES? Gab es ein NES-Teil? Ja, ne? Ja, es gibt Kirby's Adventure, das kam aber später. Der Gameboy-Teil war der erste. Okay, ja. Kirby's Adventure für den NES ist auch absolut fantastisch, ohne Frage. Wunderschön, nutzt das NES auch voll aus, habe ich sogar OVP. Oh. Und ganz tolles Spiel. Wie gesagt, super schön, knuffig, bunt. Der Kniff an Kirby's Dream Land 2 ist allerdings, dass du so Kompagnons hast. Ich weiß nur noch einen, der Uhu, der hieß Kuh. Ja. Dann gab es noch so einen Hamster und einen Fisch. Und die konntest du quasi als Kompagnons, konntest du dir die ins Spiel holen. Die wurden dann in irgendeinem Level, konntest du die finden. Ja. Und dann hast du die so lange behalten, bis du die verloren hast, wenn du getroffen wurdest oder so, oder kaputt gegangen bist. Und solange Kirby mit dem Kompagnon zusammen war, hatte der andere Fähigkeiten. Auch diese ganze Fähigkeiten-Geschichte, die gab es eh erst im zweiten Teil. Hier konntest du im ersten nur Gegner aufsaugen und wegpusten. Und ist nichts passiert, ne? Genau, wenn du die aber im zweiten Teil aufgesaugt hast und runtergeschluckt hast, dann hast du die Fähigkeit von denen aufgenommen. Und zum Beispiel, wenn ein Gegner irgendwie so ein Laserschwert aus Sternenstaub oder so hatte und du hast ihn runtergeschluckt, dann hattest du auch so ein Laserschwert. Ja. Oder es gab so Gegner, die sahen aus wie so ein Autoreifen und konnte sich in Autoreifen verwandeln. Oder in einen Feuerball. Ja. Und so weiter. Oder so in so eine Stromkugel. Gab halt so ganz viele verschiedene Gegnertypen, wo sich Kirby drin nicht verwandeln, aber die Fähigkeiten halt aufnehmen konnte. Und das war so der Kniff vom zweiten Teil. Und das hat unglaublich viel Tiefe in das Spiel gebracht, in Kirby. Ja, ja. Und es war seitdem ist bei Kirby auch absolutes Credo. Du kannst Fähigkeiten irgendwie aufnehmen von Gegnern, wenn du die aufsaugst und runterschluckst. Ja. Und überhaupt ist das ein total cooles Game-Design-Feature. Ja. Und Kirby ist ja auch heute einfach ein extrem geliebter und beliebter Charakter von Nintendo. bin auch immer noch großer Kirby-Freund. Es gibt auch ein Kirby Metroidvania tatsächlich. Und zwar Kirby and the Magical Mirror, glaube ich, heißt der. War der für ein Game Boy Advance. Ja, ja, genau. Ja. Game Boy Advance. Habe ich mal mit Paddy auf Zugfahrt durchgespielt, während wir noch beide gleichzeitig bei Ubisoft gearbeitet haben. Dann morgens haben wir uns mal hingesetzt und abgewechselt und Kirby gespielt. Eigentlich auch ein richtig klassisches Metroidvania, nur dass Kirby halt jetzt nicht so hart aufstuft und auflevelt wie bei Castlevania RPG, oder so. Weniger RPG-Elemente, genau. Halt, ja. Ja, so oder so, echt ein liebenswürdiges, Spiel, ja. Wunderschönes und einfach tolles Spiel, was meine Kindheit extrem geprägt hat. Auch wieder richtig schöne Sprites, ne? Ja, die Sprites sind super süß. Ja. Und einfach crisp. Die sehen halt nicht verwaschen aus oder sonst was. Gar nichts. Kirby-Grafik ist einfach wunderschön und super scharfe Kanten, nichts verwaschen. Genau. Wahnsinn. Toller Sound. Kirby kann einfach alles. Ja. Gut. Toll. Ich würde mein Spiel 3 überspringen, damit wir dein Spiel nicht spoilern. Ja, alles klar. Und dann würde mein Spiel 2 nehmen. Ja. Geht ja in eine ähnliche Richtung, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Absolut. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Oh ja. Eine Sekunde. Ich gehe auch weg. Nee, brauchst nicht. Ich schneide das gleich raus. Okay, dann schneide ich Haha, ich lasse es einfach drin, das hört sich voll lustig an. Nee, dein Spiel 2. Ach so, ja, mein zwei Spiel 2. Oh. Gehört quasi zu einer deiner Lieblingsvideospielreihen, die es schon seit dem NES gibt und bis heute immer noch konstant mit zigtausend Spin-Offs und Sondereditionen und Seitenteilen gehört. Gehört dazu, ja. Und zwar Mystic Quest. Ja, also quasi ein Final Fantasy-Teil. Ja, genau. Oh, guck mal, wie schön schon das Design da drauf ist. Das Cover ist super, ja. Eigentlich kann man sich darunter nichts vorstellen. Das ist eine leere Rüstung und ein Schwert darüber, ne? Ja. Aber das ist eigentlich schön. Der Tolle daran, weil sonst hast du immer so einen muskelbepackten Helden oder so auf dem Cover. Schon direkt so eine Personifizierung. So kannst du sagen, guck mal, ich zieh die Rüstung an, pack mir das Schwert und leg los. Ja, ganz genau. Jetzt, oh, die Musik, ne? Wie die Musik einfach so einen riesigen Teil dazu beiträgt, ne? Ja. Dass wir sowas toll finden. Wir können echt mal entspannen. Square hat er entwickelt. Ja, früher ja nicht Square Enix, die waren ja noch waren verfeindet. Ja noch verfeindete. Aber verfeindet wahrscheinlich nee, nicht, aber Konkurrenten, weil sie ähnliche Genres bedient haben, ja. Richtig. Ja, bitte, kannst mal 91 kannst ein bisschen, spielen, ein bisschen erzählen. 91 erschienen. Und ja, eigentlich ein klassisches Action-Adventure, ne? Ja, also Action-RPG muss man eigentlich sagen, weil du hast schon Level, ja, stimmt. Du levelst Magiepunkte etc. pp, ne? Aber du hast halt keine rundenbasierten Kämpfe, sondern in Echtzeit. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, oder? Ja, ich mache auch gerade ein bisschen leiser. Du kannst auch schön, wie die ja, einfach Dinge hinschreiben. Dinge, Magie, Waffe und Frage. Dinge. Dinge ja, sind ist, dann ist der Menü. Ja, sind Dinge sind dann einfach Items, Bonbons. Ja. Bonbons. So, Items haben die einfach mit Dinge übersetzt. Ja, du hast klassisch halt den Kämpfer, den du am Anfang halt auswählst, hast die normalen Sachen, Waffen kannst du dir aussuchen, du findest halt Breitschwerter, ich habe jetzt gerade eine Axt an, du hast ein Menü, wo du die Sachen benutzen kannst, hast Rüstung, einmal einen Helm, die normale Brustrüstung und ein Schild, was du ausrüsten kannst, halt ein klassisches Action-Adventure im Final Fantasy Universum. Bei dem Teil hier, bei dem Gameboy-Teil hat man auch noch Referenzen für Final Fantasy. Es gab nachher noch ein Remake für den Game Boy Advance. Mhm. Da wurden die kompletten Final Fantasy Referenzen rausgenommen. Ach. Sprich, du hast hier hast du noch Chocobos nachher. Aha. Die sind in dem Spiel ja nicht mehr drin. Die wurden ersetzt gegen andere Tiere einfach. Okay, warum? Ich gehe stark von irgendwelchen Lizenzsachen aus. Okay. Aber wenn es doch von Square Enix entwickelt wurde, ja. Wurde denn das Remake dann auch entwickelt von Square Enix? Ich weiß gar nicht, ob das von denen ist. Es gab ja jetzt vor kurzem nochmal für die Vita und für Handys nochmal ein Remake von dem Spiel. Mhm. Da sind aber auch alle Final Fantasy Referenzen raus. Okay. Seltsam. Ja, total. Trotzdem aber auch seltsam, dass das Spiel ja in Europa Mystic Quest hieß. Ja, in Amerika hieß es Mystic Quest Final Fantasy 2. Ja, ich glaube auch. Final Fantasy Mystic Quest? Irgendwie so. Final Fantasy Mystic Quest. Auf jeden Fall gab es eine Verbindung. Das ist kurz vor dem, das ist nämlich kurz Release vor dem Final Fantasy 2 Release rausgekommen. Und deswegen haben die halt Final Fantasy Mystic Quest genannt. Mhm. So war halt in Amerika. In Deutschland hieß es halt nur Mystic Quest. Ja, genau. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das immer irritiert. Ich fand das nämlich auch cool, hab mir das damals gekauft. Nicht neu, irgendwie, ich glaube mal gebraucht oder so. Und ich kam irgendwie nicht klar mit dem Kampfsystem. Ich weiß auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war da zu blöd zu, weil ich habe halt so, sonst so Action-RPGs habe ich voll gerne gespielt. Ja. Secret of Mana zum Beispiel. Etc. Und kam irgendwie mit Mystic Quest nicht so ganz zu. Ja, der Kampfsystem ist, finde ich, auch ein bisschen eigen. Also, du hast ja, siehst ja hier den Schwung. Ja. Und den musst du schon mit einberechnen, wenn du auf den Gegner zugehst. Ja, weil, wenn du ausholst. Genau, ja. Der hat diese Ausholbewegung, die gehört quasi mit zum Kampf. Ja. Was und, auch logisch ist. Ja. Und hier siehst du zum Beispiel Pogo-Puschel. Pogo-Puschel von Secret of Mana. Ja, ganz genau. Das ist nämlich eigenartig, dass es da so... Hier, diese komischen Pilze gab es auch bei Secret of Mana. Die gibt es auch bei Secret of Mana. Und diese genau. Ganzen Referenzen, meine ich, wurden rausgenommen. Also die Chocobos auf jeden Fall. Ja. Bei den Pogo-Puschel bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe das Remake auf der Vita auch noch gar nicht angefangen und auf dem GBA auch nur ganz kurz gespielt. Es hat auch wieder so ein Explore-Game. Ne? Du hast hier eine relativ große Spielwelt. Du hast keine Karte? Nee, ich habe keine Karte. Doch, Karte haben wir hier. Card. Ist aber auch sehr rudimentär, die Karte. Ne? Ja. Da ist nicht viel drauf zu sehen. Dann hast du noch deinen normalen Status, welches Level du gerade hast. Energiewerte, ja. Life Points, Magic Points. Also du kriegst nachher auch Magiefähigkeiten noch dazu. Pro Levelaufstieg kriegst du halt mehr Lebenspunkte, mehr Magiepunkte, kannst Kraft, Reife, Wille oder Immunität kannst du erhöhen. Je nachdem, wie deine Ausrichtung sein soll in dem Spiel. Mhm. Also schon einen relativ großen RPG-Anteil auch. Ja, das hat mich auch hat mir dem Spiel halt auch relativ gut gefallen. Ja, du bist ja auch ein schwerer RPG-Liebhaber, ja. Hat eine coole Story, fand ich. Also, ja, aber da ist eine coole Story im Endeffekt. Bist du irgendwie auch wieder der Auserkorene, ne? Der halt die Welt rettet, ne? Ja, ja. Naja, da bist du im Endeffekt ja auch irgendwo immer in jedem RPG, ne? Ja, aber was willst du... Also, ich wüsste jetzt noch nicht, was ich für eine plausible Story mache in einem RPG, wenn ich nicht die Welt retten soll. Ja, dieses klassische Abenteurern und irgendwie so Abenteuer bestehen, große Gegner besiegen und so. Klar, wenn jetzt das beispielsweise mal vergleichst mit einem Nier oder so, was ja für mich so ein großer Einschlag in die Videospielhistorie ist, eins meiner Lieblingsspiele. Ich freue mich wahnsinnig auf Nier Automata, was ich vorbestellt habe, was ich nicht oft tue, mir Spiele zum Release kaufen, ja, ja. Aber ich bin mega heiß drauf, auch noch von einer meiner Lieblingsfirmen Platinum, also es wird der absolute Burner. Da rettest du nicht die Welt, sondern da suchst du eine quasi ein Gegengift oder eine Heilung für die Krankheit deiner Tochter. Ja. Und das ist natürlich auch eine Motivation. Ich meine, dein Held braucht eine Motivation. Ne? Ja, ja, das ist ganz klar. Und Weltretten ist schon eine coole Motivation. Ich meine, definitiv. Mario hat halt immer die gleiche Motivation, Prinzessin Peach zu retten. Ja, ne? Ja, klar. Ja, aber manche, also wenn ich sozusagen, manche Spiele so wie Monster Hunter, die haben halt einfach nur den Sinn. Wer der krasseste Krieger? Ja, oder im Endeffekt, lerne die Monster aus, wenn ich töte die, schneide denen alles raus und ziehe die fette Rüstung von denen an. So, und mit der fetteren Rüstung kannst du noch ein fetteres Monster töten oder noch eine fettere Rüstung zu kriegen. Das ist halt bei denen so die Motivation. Da geht's, also Monster hat halt für mich eigentlich gar keine Geschichte. Nee. Da sind zwar ein paar irgendwelchen Dorf hier, oh, mein Dorf wurde überfallen von dem bösen Monster. Ja, genau, aber das ist und, halt so nebensächlich. Bitte töte jetzt das Monster für genau. mich. Dann geht's aber eigentlich. Und du so, noch. Ja, ja, mir doch egal, was das Monster gemacht hat, ich töte das eh, ich will nämlich ja, die geile Rüstung genau, haben. Genau, ja, ja, ja, ich will ein geiles Schwert von dem Monster ja. haben, weil ich mir einen herstelle und ich will die Rüstung. Aus seiner Klaue und die Rüstung aus seinen Schuppen. Und die ja. sehen auch dann alle so ultra gut aus, die Sachen. Das ja, das ist für Wahnsinn. Dich ja auch eines der wichtigsten Sachen bei so Spielen. Ja, ich muss dass dein sehen, Charakter ja, auch Ende, visuell auflevelt. Oh, ja. Der muss wie der absolute Obermonster Warrior ja, aussehen. Der ne? muss am Ende der fetteste, die fetteste Ausrüstung haben, dicke Schulterplatten und ein ultra fettes Schwert, was am besten noch leuchtet und irgendwo wegschießt. Dann hast du mich. Egal wie die Story ist. Ich will einfach nur am Ende ein fettes Schwert und eine fette Rüstung. Finde ich geil. Also das ist okay. Das kann man einfach geil finden und dann ja. ist diese Art von Genre halt einfach dein Spiel. So, ne? Boah, Monster Hunter. Wie lange ich den Teil auf der Wii U gespielt habe, online mit irgendwelchen Leuten, um dann die dicken Monster zu killen zu viert und dann die Rüstung zu bauen und dann siehst du, okay, wenn ich das jetzt anziehe bei dem Monster, der die Rüstung hat, irgendwie Blitzschaden, dann hat Monster das Wassermonster, da kannst du gut mit Blitzschaden agieren und wie, boah, super. Stundenlang, ich habe nichts anderes gemacht außer Monster Hunter. Ich glaube, weil da kann, ich bin ja im Gegensatz dazu, bin ich ja ein sehr Story-driven ja. Gamer, so, ich brauche immer eine gute Story, oder jedenfalls macht mir das am meisten Spaß, ich spiele auch mal Spiele ohne Story, aber, ich habe da schon richtig Bock drauf, wenn da auch selbst ein stumpfes Spiel eine coole oder wenigstens witzige Story hat, ne? Ja. Ich meine, so ein Doom hat jetzt auch keine Story, so, geh auf den Mars und kill alle Aliens, ja, ne? Ja, klar. Aber da ist halt das Gameplay dann geil, also macht mir das nichts aus. Aber ja. sowas wie Monster Hunter reizt mich halt relativ wenig, weil da keine Story hintersteckt. Ja. Wohingegen ich zum Beispiel unfassbar viele Stunden in Animal Crossing gesteckt habe, was auch jetzt keine Story hat. Ja, da habe ich aber auch lange gespielt, einfach auch. Aber das ist auch im Endeffekt dieses Prinzip. Ich will ja, am Ende eine fette Rüstung und da ich will am Ende halt ein fettes Haus haben mit geilen Sachen drin, und ja. Der 3DS-Teil, der wäre auch noch so cool, man konnte ja diese ganzen Nintendo-Sachen dann da. Und dann hatte ich einfach ein Zimmer, wo halt irgendwie die ganzen Weltraumsachen von Nintendo drin waren und ja. irgendwie die Feuerblumen, die dann da rum. Stundenlang. Ja. Und geangelt. Wir haben ja nachts zusammen geangelt. Ja, stimmt. Könnten wir mal wieder machen, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich schon alles erreicht im Spiel. Ich glaube, ich habe, als ich den New 3DS hatte, war irgendwie das Safe-Game weg. Ich musste wieder von vorne anfangen. Ehrlich? Nee. Ja. Weil übertragen ist irgendwann schief, glaube ich, war Safe-Game nee, weg. No way. Alles oh, super asozial, ja, gerade bei Animal Crossing. Ja, fand ich echt, das fand ich auch doof. Ja, auf jeden Fall Mystic Quest, super Spiel. Cool. Kann ich echt nur empfehlen. Und wie gesagt, auch einfach dann vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt der Gameboy-Teil ist schon recht sperrig. Ja. Dann kann man vielleicht besser jetzt das Vita-Remake oder halt auf dem Tablet oder Handy das Remake spielen. Wobei ich da eher die Vita-Version empfehlen würde. Ja. Oder halt die GBA-Version. Wenn man denn eine Vita hat, ne? Ich bin ja auch gerade schwer hinterher, mir eine Vita zu besorgen. Ich suche schon und recherchiere schon gerade. Du kannst ja nicht in Saturn gehen, die eine Vita kaufen. Ja, die kostet 200 Euro. Wenn ja, noch überhaupt eine da ist. Wollte sagen, ja. vor allen Dingen sind die ja kaum irgendwo vorrätig, ne? Naja, deswegen, ich muss gerade mal gucken. Und ich hätte ja eigentlich ganz gerne, jetzt wo es auch ein bisschen Auswahl gibt, eine, die ein bisschen fancy aussieht, ja, nicht ja, nur schwarz. Ja, ja, ja. Ich habe so mein Auge geworfen auf die weiße mit dem lime-green Hintergrund. Oh, die ist schön, ne? Die finde ja. ich sehr schick. Ja. Oder die, ich finde auch die Aqua Blue und die Crimson Red oder wie die heißt, weiß ich nicht, so eine rote von der Slim-Reihe. Ich hätte gerne Slim. Ja. Aber ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich blöderweise aus Japan zu importieren, weil die kriegst du hier, kriegst du die so gut wie gar nicht. Ja, das ist ganz schwer. Und gebraucht will ich nicht kaufen, das ist bei Handhelds, mach ja, ich das dann nicht gern. Tricky. Bei stationären ja. Konsolen, gerade bei alten Konsolen, scheißegal. Ja, aber bei neuen alles... Konsolen, boah, nee, lieber nicht. Ich war ja ganz am Anfang drauf und dran, mir aus Japan die Final Fantasy X Vita zu bestellen. Oh, die ist auch schön. Ah, die war auch extrem auch sehr teuer, ne? Ja. Also das hat sich dann irgendwie doch nicht gelohnt. Die ganzen funky Vita-Modelle, die sind alle arschteuer. Ja, ja. Das ist unfassbar. Es gibt eine Danganronpa Vita, oh, ja, ja, die kostet 300 Euro. Die kommt jetzt gerade raus oder ist jetzt Ende Januar rausgekommen, konntest du vorher vorbestellen. Ja. Super teuer. Das sehe ich nicht ein. Nee, das ist auch Quatsch. Nee, im Endeffekt. Nicht für ein Handheld. Ja, nee. Naja, egal. Apropos Handheld, dein weiter Platz? Geht's im Text. Mein Platz 2, von meinen Top 5 Platz 2, Marios P-Cross. Ein eigenartiges Puzzle-Genre, eigenartiger Puzzle-Genre-Vertreter. 1995 und hat mich extrem lange gefesselt. Ich habe fast alle Rätsel gelöst. Ich sehe es gerade. Ja. 64 von 64 in der Star World, 49 von 64. Genau. Respekt. Und ich mache mal erstmal ein Easy Pyros, nehme mal ein kleineres, was wir mal einmal machen. Und zwar hast du quasi so eine Matrix mit immer gleich vielen Reihen, also irgendwie 5 mal 5 oder 10 mal 10 oder 15 mal 15. Und in diesen Reihen gibt es dann halt jeweils dementsprechend viele Kästchen. Ja. Und es ist ganz einfach, entweder ein Kästchen ist ausgefüllt oder nicht. Ja. Du hast halt so einen Hammer und einen Meißel quasi und du bist so ein bisschen so wie Mario, der Archäologe. Du musst halt die Kästchen aufkloppen, um das sich darunter befindliche Bild frei zu schaufeln, frei zu kloppen. Ja. Und dann ist das wie so ein, ich sag mal, so ein bisschen wie so ein Pixel-Art-Bild. Und dann hast du so ein, am Ende hast du halt einfach das Bild aufgedeckt und siehst, ah ja, guck mal, eine Melone oder eine Feuerblume oder ein Auto oder ein Spaceship, ja, oder was auch immer. Ja, das fand ich richtig gut, hatte auch viele Mario-Themen dann. Genau, also, waren viele Mario-Gegenstände. Ja. Und die Game-Mechanik ist halt einfach, du hast halt wie gesagt diese Matrix und du kannst halt mit deinem Cursor kannst du jedes Feld anvisieren und sagen, ich hau hier jetzt drauf oder nicht. Ja. Dadurch, dass alles verdeckt ist, nicht, also es ist quasi so ein bisschen wie Memory, nur dass du nicht zwei auf einmal aufdecken musst, sondern unter jedem kann ein Feld sein, was du aufdecken kannst. Ja, das erinnert mich ein bisschen an so ein vereinfachtes Sudoku, ne? Du musst halt keine Nummern eingeben, sondern du hast halt nur die Wahl ja oder nein. Ja, genau. Ne? Genau, im Prinzip ja. Und der Kniff an der Sache ist halt, dass an den Reihen und den Spalten immer eine Zahl steht, die dir vorgibt, hier gibt es so und so viele Felder freizuschalten, ja, oder frei zu hauen. Genau. Und jetzt habe ich hier ein Level, das hat eine 10x10er Matrix. Und zwar habe ich da jetzt links oben, rechts oben, links unten und rechts unten habe ich jeweils eine 10 dran stehen. Das bedeutet, ich kann schon mal den gesamten Rahmen komplett einmal durchkloppen, ja, der genau ist schwarz, weil wenn in 10 Feldern 10 Stück aufzukloppen sind, ja, kann ich einfach die Reihe durchziehen, ohne nachzudenken. Ja. Man könnte jetzt überlegen, ich hau jetzt einfach alles auf und guck, ob da drunter was ist, aber nein, funktioniert nicht. Wenn irgendwo was nicht ist, dann kriegst du halt ein Zeitdefizit. Ja. Minus 2 Sekunden. Du hast immer 30 Sekunden Zeit. Ich glaube später auch mal ein paar mehr, irgendwie für größere Levels. 30 Minuten. 30 Minuten. 30 Sekunden. Achso, drei, ja, 30 Sekunden wäre extrem. Ziemlich kurz, ja. Ja, sorry, danke. Stimmt, 30 Minuten später hast du, glaube ich, ein bisschen mehr oder so. Und wenn du einen Fehler machst, werden dir ein paar Sekunden oder Minuten abgezogen. Und ja, du kannst halt quasi mit der Matrix dann einfach erraten oder auch errechnen, wo die Felder sein sollen. Du kannst, statt frei zu kloppen, kannst du ein Feld auch mit einem X markieren und sagen, hier ist auf keinen Fall einer drunter. Ja. Denn in den Zahlenreihen stehen die halt auch irgendwie einzeln aufgeschrieben. Die 10 bedeutet jetzt auch, das sind 10 Stück nebeneinander. Ja. Da drüber in der Reihe habe ich eine 3, eine 4 und eine 1. Also ja, insgesamt quasi 8 Felder. Das bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel, wie soll ich das erklären? Du hast 3 zusammenhängende, dann muss irgendwo eine Lücke sein, dann kommen 4 zusammenhängende, dann muss irgendwo eine Lücke sein, dann kommt nochmal einer. Exakt. Was dann ja quasi bedeutet, du musst jetzt vom Rand aus noch 2 machen. Am Rand habe ich auf jeden Fall einen, genau, schon aufgekloppt, weil da die 10er-Reihe ist. Da das heißt, da steht die 3 zuerst. Ja. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall 2 machen. Es kann nur die sein. Genau. Denn die Reihenfolge ist richtig. Ja, die genau, die Reihenfolge Zeile ist steht, richtig. Ne? Das heißt, du lässt jetzt einen frei. Genau, ganz rechts kann ich auch einen frei lassen, weil ich dann genau nur einen da ist eins schon hab. Einer und die restlichen 4 muss Rest jetzt ausfüllen. Den Rest kann ich ausfüllen, weil jetzt nur noch 4 Felder frei sind. Also so kriegt man die Reihen zusammen. Genau, richtig. Also ein absolut cleveres System. Easy to learn, hard to handle, ne? Ja, absolut. Je größer die Bilder werden, desto schwieriger wird's. Genau. Und ist einfach ein süchtig machendes Spielkonzept. Ich habe das Spiel, glaube ich, bestimmt 3-mal durchgespielt, weil ich immer wieder einfach mal das aufgegriffen habe und gesagt habe, boah, Marius Picross, mal wieder Bock drauf. Ja, total. Das ist auch so ein Spiel, wo man einfach mal für 10 Minuten oder eine halbe Stunde spielen kann. Ja, total. Und du hast immer einen Fortschritt, du siehst immer was. Du machst ein Level für 10 Minuten und weißt, okay, das war gut, das habe ich jetzt geschafft. Total. Vor allen Dingen, das kannst du auch echt super gut im Bett spielen beispielsweise. Ja, genau. Ja. Und ich habe es geschafft. Mein Bild zeigt Messer und Gabel. Das stimmt. Knife and Fork. So ist es. Tolles Puzzlespiel, kann ich allen nur empfehlen. Ja, es gab Fall später noch ein paar andere Picross-Teile. Bitte? Ja? Ist das jetzt auch der erste, der mir gerade auffällt, der einen anderen Hintergrund hat beim Super Game Boy. Richtig. Der hat einen eigens nicht, auf dem Modul gespeicherten, vorgefertigten neuen Hintergrund, der im Super Game Boy angezeigt wird. Ja. Allerdings einfach auch nur ein grüner Super Game Boy anstatt. Richtig toll ist das nicht. Ja. Nee. Okay, wir machen es mal ein bisschen kurz, denn unser Podcast ist jetzt schon wieder super lang. Wir haben schon wieder fast 2 Stunden. Ja, okay, Counter. Dann. Wir kommen jetzt zu deinem Platz 1, weil dein Platz 3 mein Platz 1 ist. Genau. Mein Platz 1 ist ein Modul, was nicht grau ist. Ja. Ein anderes war ein rotes Modul. Oh. Ich wüsste gar nicht, ob es noch ein anderes rotes Modul gibt. Ich wüsste es auch nicht. Ich kenne ein rotes Modul für Super Nintendo, das besitze ich. Es gibt noch ein zweites. Maximum Carnage und Doom. Und Doom gibt es in roten Modulen. Welches Doom hast du hier? Nee, ich habe Maximum Carnage. Maximum Carnage, okay. Aber für den Game Boy gibt es nur, ich glaube, nur ein rotes Modul. Davon gibt es auch ein blaues Modul und ein gelbes Modul. Und in Japan ein grünes Modul. Ein grünes Modul, ja. Und ich spreche von Pokémon. Natürlich. Die rote Edition von Pokémon. Ja. Ein Spiel, was die Schulzeit geprägt hat. Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten, glaube ich. Das war auch. Ich glaube, das hatte Nintendo alle Features vom Nintendo irgendwie genutzt. Du hattest eine super Link-Kabel-Funktion. Du hattest hier beim Super Game Boy einen schönen Hintergrund. In Pink. Also, ich kenne, glaube ich, keinen, der Pokémon. Wenn man Pokémon sagt, hat irgendwie jeder auch wieder so eine Assoziation dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen heute ist Pokémon größer denn je, habe ich das Gefühl. Aber ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, heute bin ich raus aus der Nummer. Ja. Ich fand diese 151 Pokémon gab es in der ersten Version, oder vielmehr 150. Und das ist für mich überschaubar. Das ist so eine Sache, da kann ich mir vornehmen, okay, ich versuche alle zu sammeln. Ich versuche, das Pokédex voll zu kriegen. Das ging ja auch nur, das war ja auch der Kniff. Du konntest das nur voll kriegen. Wenn du mindestens einmal getauscht hast, ne? Naja, du musstest. Jemand brauchte eine andere Version, sprich die blaue Version, und du musstest mit dem tauschen. Ja. Sonst hast du es nicht geschafft, weil auf dem roten Modul waren nicht alle Pokémon drauf und auf dem blauen waren auch nicht alle drauf. Ja. Es gab 5 oder 6 ungefähr, die jeweils nur auf dem anderen Modul waren. Sprich, man musste sich mit jemandem treffen, der ein anderes Modul hat, und per Linkkabel Pokémon tauschen. Das heißt, ich habe dann irgendwie für mich doppelte Pokémon gesammelt, wo ich wusste, die gibt es nur in der roten Version. Bin dann zum Kollegen gegangen, der die blaue hatte, weil wir uns da zusammen gekauft haben und gesagt, wir sind ja nicht doof. Ja. Einer kauft die blaue, einer kauft die rote, dann können wir uns zusammen machen. Und wir haben dann gegenseitig getauscht, bis wir halt alle hatten. Was ein Marketingkonzept eigentlich auch. Wahnsinnig, ja. Hammer. Und du musstest dich halt mit Freunden treffen. So früher, dieses Videospiel-Ding war ja, oder war da Klischee, du sitzt alleine zu Hause und spielst. Ja. Und bei dem war halt das Spielprinzip, du musstest dich mit jemandem treffen, um halt alle Pokémon zu bekommen. Ja. Oder teilweise auch, es gab Pokémon, die konnten sich nur entwickeln, wenn die getauscht wurden. Ja. Du hattest quasi, der Pokémon hieß Abra, aber der konntest du fangen, dann weiterentwickeln zu Kadabra und dann ging es nicht mehr weiter. Aber man wusste, es gibt eine dritte Stufe. Also was haben wir gemacht? Wir haben getauscht und siehe da, nach dem Tausch ist das dann bei dem Kollegen weiterentwickelt. Ah. Und da gab es dann mehrere von, die sich nur durch Tausch entwickeln müssen. Ach, cool. Ja, wir können ja mal ganz kurz das Genre so ein bisschen anreißen für jeden, der das nicht kennt. Ich glaube, kaum irgendjemand auf der Welt kennt Pokémon nicht, der wenigstens ein kleines bisschen was mit Videospielen am Hut hat. Ja, wie würdest du das Genre beschreiben? Eigentlich ist Pokémon mehr oder weniger klassisches RPG, nur dass du nicht derjenige bist, der auflevelst, obwohl du ja auch neue Marken kriegst, ne, von deinen Ligen, wenn du deine Kampfabzeichen kriegst in den Arenen, genau. Sondern deine Pokémon werden halt aufgelevelt. So, du hast also so eine Sammelkomponente und du hast eine RGB-Komponente, weil du jedes Pokémon auflevelst. Jedes Pokémon hat also seine Stati und Fähigkeiten und so weiter und es wird halt irgendwie, es kriegt mehr Energie, hat eine größere Levelstufe, kriegt dann mehr Energie, hat neue Attacken, die das dazu lernt und so weiter und so fort. Wie bei einem normalen RPG, nur nicht ganz so extrem ausgeprägt, weil du quasi, also man kann das vergleichen mit einem Suikoden, wo das Spiel irgendwie so 40 oder 50 oder 100 oder 100. Ich weiß gar nicht, 100 verschiedene Charaktere. 101, glaube ich, oder echt? 102 Charaktere hat. Genau, Charaktere hat. Und hier hast du halt 160 Charaktere, sag ich mal, ne? Die Pokémon. 150. Oder 150. Ja. Und du kannst sie alle sammeln. Genau. Das sind die Pokémon sind quasi, also Pokémon steht ja für Pocket Monster. Genau. Das sind kleine Tierchen und Viecher, die verschiedenen Elementen angehören. Es gibt Wasser-Pokémon, Feuer-Pokémon, Luft-Pokémon und Erd- und Pflanze, genau. Du hast noch Elektro-Pokémon. Ja. Geister hast du noch. Mhm. Felsen, also Gesteins-Pokémon. Ja, relativ viele. Elektro. Ja, hast du schon gesagt. Haben wir schon. Ja, so halt. Ja, ne? Also die gehören halt einfach verschiedenen Kategorien an. Steinschere-Papier-Prinzip dann. Der eine schlägt das, der andere schlägt das. Genau. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Genau, und dann kannst du da gegenseitig... Du konntest ja auch dann immer irgendwie so und so viele Pokébälle mit dir rumschleppen. Und dann im Falle eines Kampfes entweder gegen ein anderes Pokémon, um das aufzusammeln. Ja. Oder im Falle eines Kampfes mit einem anderen Pokémon-Trainer... konntest du dann deine verschiedenen Pokémon quasi in den Kampf schicken. Richtig, ja. Und damit hast du also dann irgendwann auch deine Lieblings-Pokémon ausgesucht und dein bestes Team und so weiter gehabt. Genau. Was so ein bisschen eigentlich so ein, wie so ein Magic-Karten-Charakter hatte, was ja damals zu der Zeit auch hart irgendwie bei uns hoch so, im Kurs war. Das ist eine kleine Anekdote. Ich bin gerade wieder mit einem Arbeitskollegen auf einem völligen Magic-Trip. Echt? Wir haben irgendwie saßen wir im Büro und haben ein bisschen gequatscht und er meinte so, ey, weißt du, früher Magic und so. Und boom, ich dachte, ey, ich mache mir heute Abend noch ein Deck, du machst dir auch ein Deck und wir testen das. Geil. Dann haben wir 3-4 Partien gespielt und jetzt bauen wir uns noch ein paar Decks und werden auf jeden Fall den nächsten Echt, macht immer noch Bock? Ja, super. Krass. Ich hatte sofort wieder Spaß dran. Krass, ich habe all meine Karten verkauft, bis Echt? Auf mein Lieblingsschwarzes Deck. Ja. Ich habe noch mein schwarzes Deck. Ja, okay. Also wir können auch gerne mal wieder eine Runde spielen. Ich sofort dabei. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, auf jeden Fall Pokémon klassisches, ja, ich würde sagen klassisches RPG, rundenbasierte Kämpfe. Du hast ein Team von bis zu 6 Pokémon, die du aktiv mitnehmen kannst als Trainer. Da sucht man sich halt seine Lieblings-Pokémon aus. Also, ja, es gibt natürlich auch welche, die einfach nur nach Fähigkeiten gehen. Ich bin auch immer ein bisschen nach Style gegangen. Und man levelt hoch. Man besiegt die Arena-Meister, ist dann, hat dann nachher die Orden bekommen und spielt dann nachher in der Meisterliga. Da besiegst du dann den letzten Boss und hast es dann quasi durchgespielt. Aber der Kniff ist, du hast es nicht durch, also du hast es quasi durchgespielt, kannst trotzdem weiterspielen und sammelst dann Pokémon, findest seltene Pokémon und versuchst zu tauschen und versuchst halt alle 151 zu bekommen. Und witzig war auch, es gab ja den Gameboy-Drucker. Ja. Und du konntest dir, wenn du alle 100, also wenn du alle Pokémon eingesammelt hast, konntest du dir so ein Zertifikat ausdrucken. Congratulations, you completed your Pokédex und bla bla Krass. Bla. Ach, das ist ja total witzig, das wusste ich nicht. Dann hatte die Eigenschaft, da konntest du mit dem Gameboy-Drucker ausdrucken, dann so ein Ach. Zertifikat. Ja, wie klug eigentlich, weil sonst war der zu kaum irgendwas irgendwie wirklich nutzen. Du konntest mit der Kamera, mit der Gameboy-Kamera, konntest ein Selfie quasi machen. Ja, ja, aber... Du kannst ja auch nichts erkennen eigentlich. Das sah voll schlecht aus, genau. Und sonst, ich wüsste nicht, ob das noch... Also ich wüsste jetzt momentan nicht, welches Spiel das sonst noch nutzt. Ich meine, du konntest ja sogar hier im Pokédex, du hattest ja auch hier so eine Übersicht in deinem Menü, welche Pokémon du gesehen hast, welche du besitzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sogar sein, dass man die einzelnen Pokédex-Sachen sogar ausdrucken konnte. Ja. Mit dem kleinen Bild von dem Pokémon und dann einem kleinen Text... Schon noch immer Größe und Gewicht dabei und den Art des Pokémon und so. Bisasam. Ja, also da habe ich, glaube ich, auch hunderte von Stunden reingesteckt. Wie gesagt, ich bin eigentlich Fan nur dieser ersten Generation, wie das ja genannt wird. Ja. Ich hatte mir dann nochmal Pokémon X geholt für den 3DS. Hm? Ich hatte danach, also nach der roten Edition, habe ich ganz lange gar kein Pokémon gespielt, weil ich auch einfach irgendwann war man dann in der Pubertät auch zu cool, Pokémon zu spielen, als dann die nächste Edition rauskam. War man halt ein bisschen älter und, naja, so ein Kinderspiel spiele ich dann nicht mehr. Komisch, dass es heute gar nicht mehr so ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Gerade so die ganzen Metalcore-Kinder, die irgendwie einfach alle Pokémon spielen. Was ist los mit denen? Und jetzt hatte ich mir dann nochmal irgendwie vor 3-4 Jahren, wo ich rauskam, habe ich mir ein Pokémon X geholt. Da sind dann, glaube ich, mittlerweile 700 Schieß-mich-tot-Pokémon gewesen. Das ist doch gestört. Wer soll die denn alle sammeln? Ja, und vor allen Dingen sind das dann auch ein Kerzenständer. Das ist dann ein Pokémon. Oder was, ein fliegendes Schwert. Das hat für mich, das hatte noch so, das war angelehnt an irgendwelchen Tieren. Man konnte immer so ein bisschen erkennen, okay, das könnte vielleicht ein Nashorn sein oder Pikachu sah ein bisschen aus wie so eine kleine Ratte. und keine Ahnung, Glumanda war halt so ein Drache. Drachentier, so ja, Sachen, genau, wo man sich auch noch gut hat drunter vorstellt. Aber was ist denn bitte ein fliegendes Schwert? was soll das sein? Ja, klar, irgendwann ist Sinn da so ein bisschen drin, so die Idee ausgegangen. Ja, sind halt einfach die Ideen. Und ja, das Ende von Nita halt bei Pokémon X, ich hab's durchgespielt, hab aber im Endeffekt 6 Pokémon aus der ersten Generation gesammelt, die ich auch früher schon cool fand. Das war irgendwie dann mit Bisasam habe ich angefangen, da habe ich Glumanda dazugenommen und Shiggy als die 3 Starter. Die konnte man in der Version dann irgendwie nacheinander bekommen. Also wir konnten jetzt alle 3 Starter spielen. Dann hatte ich mir den Abra dann dazu geholt. War dann mein 4. Dann hatte ich Sichlor als 5. Und 6. weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich dann irgendeins genommen, weil ich für irgendeinen Gegner dann noch irgendein Spezielles brauchte. Ja, mit den 6 habe ich auch keine mehr gesammelt, habe einfach damit aufgelevelt und durchgespielt. Ach. So, weil, weiß ich nicht. Die anderen Sachen habe ich dann nicht mehr gereizt. Dann gab es so noch irgendwelche, du konntest die kreuzen, die Pokémon, dann kamen irgendwelche Sondereditionen mit irgendeiner anderen Farbe raus und die waren ultra selten. Mhm. Du konntest, ach, das war boah, alles das ist überladen. Mir alles viel zu viel, so. Ey. Genau, das war dann einfach viel zu viel. Du hattest viel zu viele Pokémon, du hattest viel zu viele Sachen, die du nebenbei noch machen konntest. Und dann habe ich dann gesagt, nee, komm. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, so seitdem, ich habe das Gefühl, seitdem Minecraft irgendwie so ein Ding geworden ist, gibt es irgendwie voll oft so dieses, diese Content-Generation oder Generierung, meine ich, wo so extra Inhalt und Spielstunden in so einem Spiel rausgeholt oder aus einem Spiel rausgeholt werden, indem man einfach irgendwie so ein ja, Selbstmachfaktor da hinzufügt. Und das ist dann in dem Moment ist das irgendwie Pokémon kreuzen und seltene Farben kriegen. Was mir zum Beispiel total auf die Nerven gegangen ist, bei Fallout 4 irgendwie die Siedlungen und die Vault irgendwie ausbauen. Absolut Fehlerplatz. Vollkommen nervig und Fehlerplatz. Interessiert mich ein Furz. Ja. Ich will da irgendwie das Ödland erkunden und irgendwie coole Charaktere und Sidequests treffen und machen. Ja. Und das ist mir zu viel. Das ist für Leute, die da irgendwie hunderte Stunden plus reinbuttern können. Ja, das kann ich nicht mehr und das ist mir auch, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber das sind auch alles so, das ist künstlich aufgebläht. So bei diesem Pokémon X, dann hattest du halt in diese Brutstation. In dieser Brutstation konntest du halt irgendwie dieses Eier dann abgeben und dann war es aber auch nicht einfach, dass du irgendwie einen Tag gewartet hast. Nein, du musstest dann irgendwie 2000 Schritte im Spiel laufen, damit das Spiel dann registriert hat, du so und so weit weg bist, damit diese Brutvorgang auch irgendwie Sinn macht. Dann bist du halt sinnlos da rumgelaufen, während du Fernsehen guckst, hast du dann irgendwie rechts und links immer hin und her gelatscht. Ist dann irgendwie dann, ja okay, jetzt habe ich die Dinger fertig, dann gucke ich mal, was da rausgekommen ist. Ja, ist nur Scheiße rausgekommen. Weil vielleicht aus jedem 100. Ei nur irgendwas Geiles rauskommt. Mhm. Ja, okay, das ist natürlich total, auch unnötig zeitfressend einfach. Ja, ja. Ne? Das gibt's gar nicht. Ey. Halt nochmal mit Pokémon Go fürs Handy bin ich nochmal kurz eingestiegen, weil auch da hat mich einfach gereizt, dass halt die ersten 150 einfach am Anfang nur da waren. Ja. Das war halt vom Spielprinzip aber auch irgendwie dann scheiße. Also das war auch wieder so eine Beta-Version. Ich mache ein Pokémon und was fehlt? Eigentlich das Kämpfen. Ja. Das richtige Kämpfen gab's nicht. Es gab zwar diese Spots, wo man seine Pokémon reinsetzen konnte und andere konnten dagegen kämpfen, aber man hatte nicht so, lass uns mal treffen und ich habe ein geiles, lass mal gegeneinander kämpfen mit unseren Handys. Funktionierte nicht, was ist das? Das ist das Essentielle beim Pokémon. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, dieses nur Sammeln ist natürlich krass gewesen, aber im Endeffekt habe ich, wie lange habe ich da gespielt? 4-5 Wochen. Bin dann halt, muss halt rumlaufen draußen. Ja, was hast du gefunden? Gefühlt 5000 Taubsies, die kein Schwein brauchte. Ja. Und wenn du mal Glück hattest, vielleicht irgendein etwas selteneres Pokémon. Dann konntest du nicht tauschen, was eigentlich essentiell für Pokémon ist. Stimmt. Was auch mit dem Handy irgendwie und Bluetooth und was weiß ich, total easy wäre. Genau. Du konntest nicht tauschen, du konntest nicht vernünftig kämpfen, du konntest eigentlich nur rumlaufen und sammeln. Und das wurde mir einfach irgendwann zu langweilig. Ja. Weil du erstens immer nur dieselben Pokémon gefunden hast, was ja wahrscheinlich realistisch ist. Wenn man das mal aus realistisch betrachtet, findest du ja nicht auch überall ein Krokodil, sondern du findest halt überall Vögel. Ja, stimmt. Aber das macht halt, ist für ein Spiel. Du kannst halt nicht nach Afrika gehen, um deinen Pokémon zu sammeln, ne? Das war das Problem. Ja. War ein cooler Versuch, ist ja auch ultra gehypt worden, aber. Ja. Ich fand's halt auch witzig und ich habe mich halt tatsächlich auch als totaler Pokémon nicht Verneiner, aber irgendwie mich hat das nie wirklich gereizt. Ich habe einen Pokémon-Teil für den DS, den habe ich überhaupt gar nicht ernsthaft gespielt und damals, als es halt rauskommt, habe ich so ein bisschen gespielt und fand das cool und dann ist mir, glaube ich, mein Speicherstand abgeraucht und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe nie wieder ein Pokémon angefasst. Ja. Und jetzt habe ich mich aber bei Pokémon Go ertappt, das mal auszuprobieren, weil ich wissen wollte, was der Hype so auf sich, was er damit auf sich hat. Mhm. Und ich bin dann echt so beim Einkaufen auf dem Weg zum Aldi irgendwie, habe ich gedacht, na, guckst du mal, ob du was findest, ne? Aber das hat mich halt überhaupt gar nicht lange irgendwie gefesselt. Ja, genau. Ne? Ja. Ich fand es dann doch ziemlich langweilig, weil du, wie du schon sagtest, halt sonst kaum was damit anfangen konntest. Genau, ja. Deswegen egal. Ja, ich bin gespannt. Also Pokémon Snap zum Beispiel fand ich ganz cool für N64. Ja. Komplett anderes Spielprinzip, ja. Aber haben die halt die Marke mal geboostet. Und ich bin echt gespannt jetzt mit der Nintendo Switch. Das ist ja quasi Handheld und Heimkonsole zusammen. Und Pokémon war immer so ein Ding, die wollten halt nur auf dem Handheld, damit man sich mit Leuten trifft und tauscht. Jetzt hätte man die Möglichkeit mit einer richtig fetten Grafik, ich sag mal in so einer Skyrim-Welt, ja, als 3D-Typ rumzurennen und richtig geil designte Pokémon zu fangen, ja, und zu kämpfen. Und du kannst halt portabel mitnehmen und auch tauschen. Ja. Also ich bin gespannt, was Nintendo sich da einfallen lässt, weil das würde, also man ist ja auch mit dem 3DS immer noch relativ limitiert in den ganzen technischen Sachen. Das sieht halt, muss man ehrlich sagen, nicht super aus. Ja. Und das wäre so ein Ding, wo man mal richtig abliefern könnte. Und ich das glaub, stimmt. Dann würde ich auch nochmal probieren. Ja, könnte sein, da hast du recht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Skyrim, weil die halt jetzt für die Switch auch Skyrim rausbringen, aber stell dir mal vor, du hättest in so einer Skyrim-Grafik diese ganzen Pokémon und könntest da in so einer richtig geilen Welt rumrennen, die sammeln und dann auch, man kann halt ja auch ein bisschen wie so ein MMO aufziehen, dann sind halt andere Spieler mit, da ist ja auch realistisch. Klar. Und dann kannst du mit denen, der hat ja ein Mikrofon uns integriert, mit denen kommunizieren, vielleicht auch per Chat und so, und dann da schon Sachen tauschen. Ja. Eigentlich eine Goldgrube für Nintendo. Total. Plus Amiibo-Support. Stimmt. Boom. Wir brauchen nie wieder ein anderes Spiel machen. Bringen wir 700 Amiibos raus von jedem scheiß Pokémon. Irgendeiner kauft sich die Dinger. Auf jeden Fall. Da hat der hier fünf wenigstens der Rockstar, Amiibos. Der kauft ja. Die sich, der Max. Ja, genau. Shoutout auf jeden Fall zu Max. Ja, aber überleg mal bitte, das Kollegen. Ist eine Goldgrube. Ja. Da saniert sich Nintendo komplett mit. Das wäre auf jeden Fall ein Knaller. Also ich meine, auf der anderen Seite, man muss eh mal gucken, was sich da so jetzt entwickelt, weil die Starttitel, die sind ja lamer als ey, irgendetwas. Tut mir also leid, Breath of the Wild, okay, geil, habe ich auch Bock drauf. Ich werde mir die Switch nicht zum Start kaufen. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe da auf jeden Fall Interesse dran. Aber der Rest, ey, ich bitte euch. Und ich bin One mal gespannt, was noch... Das ist der größte Mist. Tut mir leid, ne, aber das ist Nintendo, das kann nicht wahr sein. Ich bringe eine Konsole raus... Um mir dann bei der Präsentation zu erzählen, mit 1, 2 Switch brauche ich keinen Fernseher und keine Konsole. Die kann ich mit diesen beiden behinderten kleinen Controllern spielen. Dann zeigen die mir, wie junge, hippe Leute auf einer Party stehen, diesen Joy-Con-Controller halten und sich gegenseitig erschießen und dann steht auf dem Display, du hast gewonnen. Ja. Nee. Nee. Nee. Ja, einfach nee. Auch dieses Arms, dieses Nintendo Boxen in schön. Nee, das ist auch nix. Was soll ja, das? Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, ich verstehe es nicht. Das ist ganz klassisch Nintendo irgendwie. Guck mal, wir haben eine neue Hardware und wir müssen euch zeigen, was man damit anstellen kann. Da haben wir so ein ganz, ganz, ganz simples Spiel. Ohne viel Brimbramborium und Shishi. Hauptsache, du lernst irgendwie, was du mit den Dingern anstellen kannst. Mit dem neuen Controller-Konzept und so. Dann bringe ich die Konsole zu Weihnachten raus. Dann habe ich aber 5 geile Titel. Die dieses Jahr erscheinen, wahrscheinlich irgendwann. Ja. Dann hätte ich das Zelda, ob das jetzt nochmal ein halbes Jahr verschoben wäre mir auch scheißegal gewesen, nach 5 Jahren verschieben. Ja. Dann bringe ich das raus vor dem Weihnachtsgeschäft. Dann bringe ich dieses Mario Odyssey raus zum Weihnachtsgeschäft. Dann bringe ich irgendein Square Enix Rollenspiel, was die ja gerade da irgendwie machen, was auch ziemlich gut aussah, bringe ich noch raus. Von mir aus packt dieses 1-2 Switch wie Wii Sports direkt dabei. Gratis mit dabei, genau. Fertig. Dann habe ich schon mal 4 Titel, die ich sofort kaufen kann, aber doch bitte nicht jetzt ein Breath of the Wild und sonst nix. Bomberman. Ja, so wow. Ja, das ist doch kein Grund, mir eine neue Konsole zu kaufen. Nee, leider Breath nicht. Of the Wild kommt einfach auch für die Wii U raus. Ja, stimmt. Ja, hole ich mir einfach für die Wii U. Habe ich hier, gebe ich nur 60 Euro aus, anstatt 360 für die neue Konsole. Ja, das Spiel. Ja, stimmt. Naja, also ich weiß nicht. Mal gucken. Politik von Nintendo im Moment verstehe ich echt nicht. Ja, irgendwie die letzten Konsolenstarts, die waren ja alle irgendwie so ein bisschen eigenartig. Ich verstehe, ne? Wir müssen mal schauen. Und das Einzige, was jetzt auch wieder gezeigt sich, also was sich gezeigt hat, ist ja sogar bei der Wii U noch schlimmer gewesen als bei der Wii, dass der Third-Party-Support einfach miserabel war. Und bei der Wii, bei der normalen Wii war es nicht so schlimm, weil sich das irgendwann eingestellt hat. Dann gab es genug Third-Party-Titel. Und vor allen Dingen hat das halt wegen des Steuerungskonzepts und Spielmehrwertes durch dieses Fuchtel Wii-Mode-Konzept. Das war das allererste Mal, dass es sowas gab und es hat auch Spaß gemacht. Deswegen hat sich das Ding verkauft ohne Ende und die war auch günstig. Ja. Aber die Wii U, die kränkelte am Preis, an der geringen Grafikverbesserung und an dem schlechten Third-Party-Support. Und jetzt mit der Switch, ich bin mir unsicher. Ich will dasselbe. Vor allen Dingen, weil das Konzept, das ist einfach nicht so bahnbrechend. Ja, jeder hat ein Tablet. Ja, genau. Du kannst mit der Vita und der PlayStation 4 kannst genau du auch unterwegs irgendwie Spiele spielen. Nicht genauso, aber halt ähnlich. Du brauchst halt Internet in der Browser, genau. Nicht, und aber trotzdem. Dann, ich weiß auch nicht, was die sich jetzt von einem Skyrim erhoffen. Ja, eben. Das also Spiel jeder, der eine PS3 hatte, hatte Skyrim wahrscheinlich. Jetzt gab es das HD-Remake für die PS4. Für den PC gestert. Für einen PC gibt es das HD-Remake umsonst, wenn man sich halt normales Skyrim kauft. Wer kauft sich denn jetzt bitte für die Switch nochmal ein Skyrim? Weiß ich nicht. Echt nicht. Also das ist ein Bruchteil Leute, die vielleicht Bock haben, das im Zug durchzuspielen. Aber wer hat denn Bock, ein Skyrim im Zug zu spielen? Ja, das stimmt. Das Ding wird sich nicht verkaufen. Das wird genauso sein wie diese ganzen Portierungen für die Wii U, die... Mass Effect 1 braucht. Und 2 Effect und, oder nee, Mass Effect 3 war das, wo 1 und 2 ja nur als Vorgeschichte, als Comic dabei war. Ja, genau, das war ja bei dem PlayStation-Teil auch so. Dann, warum? Ja. Kauft sich keiner mehr. Haben alle schon 3 Jahre vorher gespielt. Ja, sehr wahrscheinlich. Also es ist halt sehr, sehr gering. Auch der Kaufgrund dahinter. Also, ja, Switch, sowas ist heutzutage anders als früher, ne? Verstehe ich nicht. Ja, auch diese haben wir letztens drüber uns unterhalten. Ich kaufe ein Spiel, gehe nach Hause und kann 8 Stunden warten, weil er erstmal 20 GB Day One Patch runterladen muss. Ja, ganz genau. Warum? Bringt doch einfach ein fertiges Spiel. Ich glaube, ja, ich glaube bei Fallout oder Uncharted 9 GB direkt erstmal Standard Patch, erster Patch. 9 GB. Ich meine, bei der PlayStation geht's ja sogar noch, du kannst ja trotzdem spielen, erstmal mit der alten Version, solange ja kein Online-Spiel ist. Aber. Ist trotzdem horrend und seltsam, natürlich, dieses ganze System, ja. Ich bin da auch kein wahnsinniger Fan von. Jetzt fängt Nintendo ja auch an mit diesem Leihsystem und online bezahlen. Da habe ich auch noch nichts von gehört, okay. Also ich habe gehört, also irgendwie erste halbe Jahr ist das wohl umsonst als Testphase und dann musst du dafür auch bezahlen für die Online-Angebote. Mhm. Und du hast dann aber auch so Leihspiele. Also wie PlayStation Plus beispielsweise. Ja, aber weißt du, was viel behinderter ist? Die Leihspiele hast du nur für diesen Monat. Danach kannst du es nicht mehr spielen. Hä? So wie ich das gelesen habe. Okay. Also sie bieten jetzt quasi an, sagen wir einfach mal, Mario Odyssey wird wahrscheinlich nicht sein, aber heute im Februar bieten wir Mario Odyssey an. Ja, dann kannst du den Februar spielen und dann im März kommt ein neues Spiel, dann kannst du alt aber nicht mehr spielen. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, das verstehe ich nicht. Das ist wieder so ein Nintendo-Eigending. Ja, ja, die müssen immer so ein bisschen... Die können einfach keinen vernünftigen Online-Support anbieten. Nee, die müssen einfach eigenbrötlerisch sein. Ich glaube, Nintendo wird die letzte Firma der Welt sein, die irgendwie so in dieser Online-Geschichte so ankommt. Ja, sind die immer noch nicht, meiner Meinung nach. Nee. Der Wii-Shop war der absolute Scheiß. Der Wii U-Shop ist auch unnötig kompliziert überladen. Ja, wobei ich den okay finde. Ja, aber jetzt guck dir mal einen PlayStation-Store an. Ja. Da kannst du vernünftig Sachen suchen. Und hier, was hat an der Wii U in dem Shop 3DS-Spiele zu suchen? Die du irgendwie nur auf dem 3DS runterladen kannst, machen dafür irgendwie Werbung und zeigen da Sachen und so. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja, ach, was soll ich sagen? Also, Wir mögen ja trotzdem. Freunde von Nintendo und so weiter und das ist auch in Ordnung. Ich bin mal gespannt. Also ich urteile da jetzt noch nicht so viel drüber und ich sage auch noch nicht, irgendwie finde ich alles mega kacke. Ich bin mal gespannt, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich lasse das mal ein Jahr lang auf dem Markt sein, das Gerät und schau mal. Ich bin jetzt auch so aufgebaut, aber ich habe gestern trotzdem meine Nintendo-ID schon gesichert, damit ich meinen Namen habe, weil er nämlich gestern schon angefangen hat, sich den Namen zu sichern. Ach, warum muss man denn eine neue Nintendo-ID machen? Nee, du kannst bei der Nintendo-ID jetzt deinen Namen für Spiele eingeben, welchen du dann da hast. Also ich habe zum Beispiel einfach wieder Taurana genommen. Weil man kann jeden Namen nur einmal vergeben. Ja, okay. Hattest du vorher noch keine Nintendo-ID? Doch, hatte ich. Aber man gibt jetzt nochmal eine extra Sparte für die Switch irgendwie. So ein Nintendo-ID-Name, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den dann gestern schon geändert. Obwohl ich mir ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr einen hole. Aber egal, ich wollte den Namen gesichert haben. Ja, das ist auch wieder unnötig kompliziert. Die Nintendo-ID ist ja schon bei mir Taurana zum Beispiel. Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch, es gibt ja einen Nintendo-Account und es gibt eine Nintendo-ID. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und jetzt gibt es noch irgendwas für die Switch. Und jetzt gibt es noch was Eigenes für die Switch. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall konnte man da jetzt, wenn du dich bei Nintendo-ID da anmeldest am Handy, hast du ein kleines leeres Feld, wo du deinen Namen nochmal eingeben kannst und dann ist der schon mal gesichert. Alles klar. Den kann jetzt schon mal kein anderer nehmen. Sollte ich mir vielleicht nochmal schnell Strilli Vanille sichern, aber trotzdem beknackt. Ja, natürlich. Wofür habe ich denn die ID? Das ist doch genau das. Ja. Ich finde das ja schon total gruselig, dass du mit einem 3DS, wenn du dein System verlierst, nicht einfach über deine ID nochmal die Games runterladen kannst. Die sind dann weg. Ja. Wenn du kannst sie halt nur kopieren, wenn du dir ein zweites System kaufst quasi. Aber in so einem Fall bist du halt einfach am Eimer so. Und wenn du eine Playstation oder eine Xbox hast, loggst du dich ein, lädst einfach alles runter, was in deiner Online-Bibliothek besteht. So aber bei das Steam. Ändern die jetzt auch. Das kann man bei der Switch jetzt auch, das hatte ich auch schon gelesen. Ja, immerhin, weil das ist nämlich auch total hinterwäldlerisch, weil das auf jedem anderen System, ob das jetzt Good Old Games, Humble oder Steam ist oder halt PlayStation, der PlayStation Store oder Xbox Marketplace, überall hast du halt online die Sicherheit, die Sachen runterladen zu können, außer irgendwann gibt es vielleicht ein Spiel nicht mehr als Support. Ja, ja, gut. Aber, ne? Sollen wir mal eben unsere Platz 1 Nummer 1, meine 1, deine 3. Meine 1, deine 1, meine 3, genau. Beide gemeinsam in unserem in unserer Top 5 ist... Kenner haben es schon gehört an der Hintergrundmusik. Natürlich. Genau. Bubble Bobble. Richtig. Yeah! Gibt es eigentlich einen Bubble Bobble für den Gameboy? Ich weiß es nicht. Gar nicht. Müssen wir mit Link-Kabel, wäre total tipptopp. Ja, wäre echt gut. Ja. Nein, The Legend of Zelda Link's Awakening. Das war insgesamt der vierte Teil der Zelda-Reihe, wenn man die regulären Spiele berücksichtigt. Und mein persönlicher All-Time-Favorit. Echt? Ich weiß, deiner ist A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Ja, absolut. Viele Leute feiern Ocarina of Time übelst krass ab. Und das ist der Lieblingsteil. Ich weiß, du bist gar kein Ocarina-Typ. Ich hasse den 3D-Teil. Also fast alle 3D-Teile hasse ich. Krass, finde ich voll wild. Also ich finde Ocarina of Time finde ich super und ich mag auch sehr gerne tatsächlich Twilight Princess. Gehören beide auch zu meinen favorisierten Zelda-Spielen. Sogar gegenüber den DS-Teilen, auch dem 3DS-Teil finde ich die besser. Ja. Aber, ja, was soll ich sagen? Also, ist Geschmackssache, ne? Ich komme nicht in... Twilight Princess fand ich auch ganz gut, aber die restlichen 3D ist nicht meins irgendwie. Weiß ich nicht. Also als er damals rauskam, für mich war klar, das ist der erste 3D-Zelda auf dem N64. Ja, ja. Ich war so gehypt, ich hab das so gespielt, das Spiel. Das war der Hammer. Majora's Mask, ne? Weil ich im N64 bin ich irgendwie nie so reingekommen. Und dann kam die 3DS-Version, da habe ich mir gedacht, komm, den gibst du eine Chance. Dann hab mir die Special Edition geholt. Stunde vielleicht? Nee, ist nicht. Ja, Majora's Mask ist auch eigenartig vom Gameplay halt her, weil du immer diesen, du hast diesen 72-Stunden-Zyklus und ich habe das selber auch nicht durchgespielt, obwohl ich auch den N64-Teil halt damals direkt sofort gekauft habe, als rauskam. Oder ich habe es wahrscheinlich von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt gekriegt, würde ich fast sagen. Und ja, ich finde es auch komisch und ich habe es nicht durchgespielt und ich will das eigentlich nochmal unbedingt machen, weil viele auch sagen, ist so eigentlich so der Zelda-Geheimtipp. Eigentlich ein sehr, sehr vielseitiges, tiefgründiges, auch von der Story her Spiel. Aber irgendwie hat mich dieses System halt gar nicht abgeholt. Ja, ich kann den 3DS-Teil mal mitbringen, dann kannst du den 3DS durchspielen. Kannst du, eigentlich sehr gerne. Ja, da kannst du abends nochmal irgendwie ein Stündchen oder so. Oder halt im Zug. Ja, ich bin einfach nicht reingekommen in das Spiel. Also die Top-Down 2D-Zeldas finde ich Bombe. Also Link's Awakening, super Spiel. Ja. Und Link to the Past, wie gesagt, mein All-Time-Favorite. Ich fand den 3DS-Teil, Between the Worlds auch super. Ich ja leider gar nicht, komischerweise. Richtig, richtig gut. Ich habe den, glaube ich, nur so ein Drittel lang gespielt. Vielleicht sollte ich dem auch nochmal eine Chance geben und dann einfach mal durchziehen. Aber den habe ich echt komplett. Ich fand zwei so Dungeons fand ich einfach nur doof und. Ich habe diese ganzen Sachen gesammelt. Da gab es ja noch so ein paar Geheimnisse, die man sammeln kann. Ich habe da alles gesehen. Ich fand den so super, ne? Ja, ich muss den nochmal. Muss ich nochmal eine Chance geben, auf jeden Fall. Ja, und Link to the Past ist ja klar, ne? Richtig. Aber wir spielen gerade Link's Awakening. Link's Awakening, genau. Was ist da dran anders? Eigentlich nichts. Das ist im Prinzip so wie der Super Nintendo-Teil, wenn man so will. Ja. Gut, du strandest ja einfach mal irgendwo, du wachst nicht einfach in deinem Haus auf. Ja, gut, storymäßig finde ich das sowieso einen der tollsten Teile. Ja, storymäßig finde ich ihn auch ein bisschen anders. Denn du bist halt nicht in Hyrule. Ja. Du bist auf einer Insel. Richtig. Und musst die... Ja, auch eigentlich, du sammelst ja keine... nicht mehr die Triforce-Teile, ja. Die Triforce-Teile. Sondern Instrumente. Mehr, genau, du sammelst 8 Instrumente. Um den... den Windfisch zu erwecken. Ja, damit du wieder von der Insel runterkommst. Damit du von der Insel runterkommst, ja. Ganz genau. Also eigentlich ist es ja komplett anders, ne? Du rettest nicht Zelda. Stimmt. Du willst nur von der Insel weg. Moment, ich bin doch Zelda. Hä? Ach so. Dann rettest du nicht Link. Hä? Link? Nee, eigentlich ist er ja komplett anders. Oh, ein Herzteil. Nice. Ja, du hast recht, eigentlich stimmt, du hast wirklich recht. Der ist vom Setting komplett anders, es geht nicht um Zelda. Vom Gameplay ist es halt wirklich vom Gameplay klassisch. Ist es... Klassisch Super Nintendo, sag ich mal, Top-Down Zelda. Aber von der Story her hast du schon recht, du rettest nicht die Zelda. Du, ist der Kugelwilli hier dabei? Der Kugelwilli, vollkommen abstrakt eigentlich, der ist hier einfach der Wachhund in dem Dorf, an dem Haus. Du findest keine Triforce-Teile und insgesamt, kannst du so angeln? Stimmt, muss ich mal ganz. Angeln. Ja, angeln kannst du auch. Ganz kurz. Gibt's da ein Masterschwert in dem Teil? Oder du wertest du einfach nur nachher beim Schmied das Schwert nämlich auf? Du ziehst hier nirgendwo ein Masterschwert raus. Nee. Das gibt es da halt das auch nicht. Das ist ein Teil ohne Masterschwert. Du bist halt da auch auf so einer Insel. Ja, du bist ja auf der Insel. Warum sollte auf der Insel ein Masterschwert sein? Obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, ob hier nicht in dem Dorf doch irgendwie so eine Art Schwert ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht dann. Dann ist das vielleicht nicht das Masterschwert. Aber. Angelspiel fand ich auch so gut, ne? Ja, ich auch. Die Schnur ist gerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Masterschwert gab. Muss ich mich jetzt. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich gebe noch hier damit an, dass es mein Lieblings-Zelda ist. Oh, ich habe das, glaube ich, auch. Ohne Flachs, ich habe da, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgespielt. Aber ich glaube, das war mir auch nicht so wichtig, ob es da ein Masterschwert gibt. Ne, aber weil wir ja gerade mal gesagt haben, dass es ein bisschen anders ist. Und die Ballade vom Windfisch. Die Marin. Ah, super, ne? Die Marin singt die Ballade vom Windfisch. So, ich google mal eben hier links Awakening. Im großen Zelda Pendium. Mm-hmm. Wenn es da nicht drin steht, wo dann? Dann nirgendwo, ja. Schwerter in Link's Awakening. So, dann gucken wir nochmal. Ja, es gibt Schwert, findet man am Strand, wo er nach dem Schiffbruch angeschwemmt wurde. Ja, stimmt, ja. Und es gibt ein Level 2 Schwert, erhält man beim Muschelbazar, nachdem man 20 Zaubermuscheln oder mehr gefunden hat. Hm. Also gibt es kein Masterschwert. Okay, Wahnsinn, tatsächlich. Ja. Krass, ne? Oh, das ist so schön, ne? Super schön. Und mit ein paar Tönen kann man trotzdem so richtig schöne Musikstücke raushauen, ne? Auf dem Gameboy. Sowieso. Cool. Also ich meine, in dem Teil geht es ja eh im weitesten Sinne auch um Musik, dadurch, dass du in jedem Dungeon die Instrumente finden musst. Aber es gibt halt auch hier so ein paar andere Elemente noch. Du hast halt dieses Hexenhaus und dann kannst du dir da so Tränke brauen lassen. Das gibt es zwar in anderen Zeldas ähnlich, dass du dir Tränke irgendwie mitnimmst. Aber du kannst sie halt hier wirklich brauen lassen. Oh, kannst du in Link to the Past auch. Du hast auch dieses Hexenhaus, wo du nachher die leeren Flaschen hinbringen kannst und dir dann die Zaubertränke einstellen lassen kannst. Stimmt, oder Magietränke kannst du da mischen. Ja, stimmt. Naja, aber es gibt halt auch so ein paar Gegenstände, die es sonst in nicht allen Zeldas gibt. Ja, stimmt, ja. Du hast hier den Sprung, kriegst du hier. Richtig, den gab's im ersten Zelda? Konntest du in den 2D-Passagen, wenn du gegangen bist? Das ist das zweite. Das zweite, genau. Da konntest du springen, ne? Ja. Aber sonst ist ja Zelda untypisch, dass du eine Sprungfähigkeit hast. Ja, stimmt. Gibt's, glaube ich, nicht mal in den drei. Oh, Yoshi übrigens dabei. Oh ja, stimmt. Hier gab's eine Yoshi-Stoffgruppe, auch so bei so einem Greifspiel. Ja. Die brauchte man, die musste man irgendjemandem schenken und dann hat man was anderes gekriegt, ein Herzteil oder so. Und telefonieren kannst du auch. Da steht einfach so ein Telefonhäuschen. Ja. Und dann kannst du die Ulrira anrufen. Gut, oder? Der gibt dir Tipps. Frag mich alles, was die Insel betrifft. Ja. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Tschüss. Link to the Past war einfach der Wahrsager, der dir dann gesagt hat, wo du als nächstes ungefähr hin sollst. So ja, stimmt. Dann gibt dir einfach ein Telefon. Ja. Was ist das? Ja, das ist schon ein ziemlich eigenartiges Grundkonzept von der Story her. Aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich an dem Spiel total abgeholt und total fasziniert. Ich liebe dieses Zelda. Ich muss das unbedingt mal wieder durchspielen. Ich habe es früher, wie gesagt, alle paar Jahre habe ich das mal durchgespielt, weil ich das einfach so schön finde. Zuletzt, muss ich ja zugeben, habe ich das im Studium durchgespielt. Oi. Und zwar innerhalb eines Semesters, jede Woche ein bisschen in einem extrem langweiligen Vorlesungsseminar. Ah, okay. Und in der Vorlesung hatte ich einfach irgendwie entweder keinen Bock, richtig zuzuhören, oder es hat mich einfach wahnsinnig eingeschläfert und gelangweilt. Das ist ja auch schon also habe ich selber Zelda gespielt. Oder? Das ist schon ganz schön lange her, ja. Ich habe studiert zwischen 2003 und 2010. Ja, also Minimum schon 7 Jahre jetzt. Ja. Kriegst du noch die Instrumente zusammen? Boah. Da ist eine Harfe, warte, eine Trommel. Ja. Harfe haben wir, Trommel haben wir. Eine Flöte. Flöte. Oder so. Nee. Nee. Orgel. Eine Orgel, okay, eine Triangel ist auf jeden Fall bei. Ja. Ich weiß, was du mit Tröte meinst, Horn. Ja, stimmt, so ein Horn war das. Stimmt, ne, ich dachte echt erst an so eine Flöte. Aber stimmt, so ein Horn ist das. Ah, was gibt es denn da noch? Das habe ich, glaube ich, nur 4 Stück, ne? Ja, Horn so. Hast du bisher. Triangel und Trommel. Ja, die Orgel habe ich ja schon gesagt. Und Harfe habe ich gesagt. Harfe haben wir auch noch, ja. Was gibt es noch? Die Muschelgeige. Die allererste direkt, Chris. Ach, jo. Okay, eine also, Chris, die Muschelgeige. Tritrons Horn. Nixenglöckchen, die Neptunharfe, ein Korallenxylophon, ja, klasse, Seestern-Triangel, die Poseidon-Orgel und die Oktopus-Trommel. Ah, okay. Und mit den 8 kannst du dann den Windfisch wecken. Auch so eine schöne Idee, der Windfisch sah auch so super toll aus. Ja, ne? Der war so bemalt und der hatte auch so 2 kleine Flügel, genau, also der war eigentlich so ein ziemlich abstraktes Tier. Ja. Mit so kleinen Flügeln hätte man auch nie fliegen können. Nee. Kannst dich noch an, wie ist der Disney-Film? Ants? War der überhaupt von Disney? Nee, Ants ist, glaube ich, DreamWorks. DreamWorks? Da war doch auch so eine Raupe, die ganz am Schluss hatte sich verpuppt und dann kam die raus. War eigentlich genau dieselbe Raupe und hatte so ganz kleine Flügel. Und dann hat die hatte so einen bayerischen Akzent. Und dann hat sie gesagt, ich bin ein wunderschönes Schmetterling. Und dann ist sie weggeflogen mit diesen ganz kleinen Flügeln. Das ist richtig dumm eigentlich, aber wo du gerade sagst, mit den kleinen Flügeln von dem Windfisch, das ist ein bisschen genauso. Geil. Kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich habe Ants gesehen. Ja, keine Ahnung. War der überhaupt Ants? Hieß der nicht anders? Das große Krabbeln hieß der. Er war gar nicht Ants. Stimmt, das war große anderes. Krabbeln da, war das. Ja, da waren auch Käfer, aber das war nicht nur. Ja. Ja, Link's Awakening. Tolles Zelda. Finde ich ja wirklich gut. Ja. Das guter, ist ein richtig solides Spiel für ein Gamer-Spiel, ja. Ja, und jetzt haben wir auch ganz schön richtig viel gequatscht, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir ziemlich ins Ausschweifen kommen. Ja, über den Gameboy kann man ziemlich viel reden und über die Spiele auch. Jetzt haben wir fast 2,5 Stunden hier auf dem Deckel schon wieder. Wir können das auch relativ abrupt jetzt abschließen. Das waren unsere beiden Top 5. Ja, ich würde gerne noch von den Leuten, die den Podcast hören, auch eine Top 5 bekommen in den Facebook-Posts oder bei Instagram. Ja, total gerne. Einfach mal gerne eine Top 5 posten. Ja. Wir haben ja auch nicht alle Gameboy-Spiele. Vielleicht sind es auch irgendein richtig geiles Spiel durch die Lappen gegangen. Voll, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Gibt ja unzählige, also wie viele gab's? Boah, weiß ich gar nicht. 300, 400 bestimmt. Och ja. Also wenn nicht sogar mehr. Ja. Es gab auch auf jeden Fall richtig viele, die es nur in Japan gab. Ja. Wir wollten noch kurz hier Ghostbusters 2. Auch ein super klasse Spiel. Stimmt. Das ja, habe ich ja das Japan-Modul hier. Richtig, das hast du nicht in die Liste mit aufgenommen, aber du hast gesagt, das ist so ein bisschen dein auch von Hell Leben. Laboratories. Ja. Die haben Ghostbusters auch gemacht. Ja, Ghostbusters sind einfach klasse, kann man auch immer gucken. Kann man auf jeden Fall immer machen, das stimmt. Ja. Ich finde gerade so auf die Schnelle nicht, wie viele Spiele es gibt für den Game Boy. Ja, auf jeden Fall haben wir 100 pro welche vergessen. Ja, natürlich. Also, es gab auch zig gute Pinball-Games. Revenge of the Gator war super. Es gab auch ein Kirby's Pinball, das war auch total klasse. Tailgater hatten wir bei dir auch mal gespielt. Tailgater ist auch richtig klasse. Ja. Ja. Ja, oder Penguin Wars. Penguin hat mir Wars, sehr viel Spaß gemacht immer. Quirk, ein super Puzzler. Ja. Dino Blaster. Dino Blaster ist ja quasi wie Bomberman-Variante. Ist sogar Bomberman, ist ein Bomberman, ne? Ja. Quicks. Quicks, ja. Alleyway, so die ganzen klassischen Arkanoid, ja, die klassischen auch super, Puzzler auch. Es gab super viele Umsetzungen, Double Dragon, Pro Protector, Battletoads. Ja, Darkwing Duck hatten wir vorhin. Darkwing Duck, Mega Man. DuckTales. DuckTales, stimmt. Die Wacky Sports von den Looney Tunes. Ja, die waren stimmt, auch super. Also es gab auf jeden Fall diverse Umsetzungen oder halt Spin-Offs quasi. Animaniacs. Ja, genau. Und Pro Protector war auch cool. Habe ich schon, ja, genau, richtig. Gesagt. Ja, als Umsetzung. R-Type gab es auch. Ja, stimmt. Relativ viele Shoot-'n-ups gab es sogar. Mhm, stimmt. Es gab auch ein von Life Force gab es auch eins. Life Force Salamander gibt es ja auf dem NES und auf dem Game Boy hieß es anders. Burai Fighter, stimmt. Der war auch super, ne? So ein bisschen Twin-Stick-Shooter. Ja, stimmt. Da hast du ja so wie so ein Jetpack gehabt quasi. Ja, genau. Ne? Mhm, kannst in alle Richtungen schießen. Ja. Ja klar, also die Gameboy-Bibliothek, die birgt schon eine ganze Menge. Es gab sogar diverse Kampfspiele, Street Fighter, Killer Instinct, die waren Mortal Kombat. Nicht so gut, oder? Die waren relativ langsam. Es gibt so ein cute Fighter Samurai Showdown, aber die sind alle miserabel, weil die furchtbar langsam sind. Weil Kampfspiele müssen halt einfach die Framerate, die muss einfach stimmen, ne? Ja, was willst du machen? Ja. Alien. Habe ich bis heute nicht verstanden. Ich bin nicht über die ersten 5 Minuten. Ah ja, stimmt. Haben wir aber auch mal gemeinsam gespielt, ne? Kann nicht weiter. Kann vielleicht auch jemand. Es gibt auch eine Menge Schrott. Ja, ja, also klar. Ich habe auch einige Spiele, die habe ich noch irgendwie, weil die mich in meiner Kindheit begleitet haben, wie zum Beispiel der erste Spider-Man-Teil. Den finde ich heutzutage ihn absolut unterirdisch. Ja. Aber. Wobei viele Comic-Umsetzungen relativ gut waren, ne? Ja. Beim Game Boy kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe sehr viele Comic-Umsetzungen auf dem Super Nintendo gespielt. Ja, die waren auch alle eigentlich qualitativ. Geht so, außer die von LJN halt. Ja, okay, ja, ja. Also irgendwie, was gab es denn da? Da gibt es irgendeinen so X-Men-Teil, der ist echt miserabel. Gab's Maximum Carnage ist auch gar nicht so besonders gut, aber ich fand es richtig geil, weil da gute Mucke bei war und die Grafik war gut und Kloppen und Carnage war halt geil. Ja. Eigentlich auch eins meiner Lieblings-Super Nintendo-Spiele. Ja, ich glaube, wir sind bei 2,5 Stunden, ne? Ja, reicht jetzt, ne? Das hört sich ja kein Schwein an. Wer bis hierhin gehört hat, Chapeau, und jetzt dürfen wir die Top 5 posten. Ja, absolut. Auf jeden Fall, ey. Ja, Hut ab. Wer sich 2,5 Stunden Gamer-Gelauer von uns anhört. Von uns beiden anhört, ja. Hut ab, ey. Wir können ja ein bisschen nochmal ganz kurz irgendwie, also wir posten ein paar Sachen irgendwie bei Instagram, aber der Herr Jeschke und ich, wir sind auch beide mit Privataccounts bei Instagram und sind irgendwie fleißig unsere Sammlung am Posten. Da könnt ihr uns gerne irgendwie auch mal adden oder ansprechen und euch auch irgendwie mal mit uns vernetzen und gucken, was ihr so für Geschichten zu posten habt zum Thema Gameboy. Ihr könnt gerne, ich erfinde jetzt spontan, glaube ich, gerade mal eben ein Hashtag für uns. Benutzt doch den Hashtag ZockHardBoy. Und dann können wir mal sehen, was ihr als unsere Hörer und Hörerinnen so vom Gameboy haltet, die ihr unseren Podcast hier gehört habt und nachträglich noch auf Instagram mit uns quatschen wollt. Ja. Wäre schön, von euch ein paar Sachen zu hören. Gerne Geheimtipps, gerne ein paar Top-5-Listen von euch oder meinetwegen Top-10. Sucht euch was aus. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns. Und auf dass die nächste Folge nicht wieder ein Jahr auf sich warten ja, lässt. Ja, wir machen das jetzt regelmäßiger. Das sagen wir jedes Mal. Ja, ich weiß. Wir suchen uns jetzt einfach ein neues Thema aus, wenn wir hier beendet haben. Und dann wird der nächste Monat wieder gecastet. Alles klar. Das ist unser Deal. Alles klar. Da schüttelst du die Hand drauf. Gehen wir jetzt die Hand drauf, sieht ja keiner. Nee. Toller Deal. Ja. Gut, ja, und dann würden wir sagen, schöne Zeit noch. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen. Wann auch immer schöne ihr das Nacht hört. Schöne Nacht vielleicht auch. Vielleicht sogar schöne Nacht. Ich höre Podcasts immer gerne nachts. Echt? Also, wenn ich mich ins Bett lege und noch ein bisschen... Ich muss Podcast auf 5-mal hören, weil ich 5-mal eingeschlafen bin und ich weiß, wie das weitergeht. Ich höre die ganz gerne beim Zugfahren oder ich höre die insbesondere gerne, wenn ich irgendwie blöde Hausarbeiten machen muss, ja, wie stimmt. Irgendwie sauber oder kochen. Dabei höre ich total gerne Podcasts. Stimmt. Ja. Und bis dahin, bis zu unserer nächsten Folge, sagen wir Zock on, Zock hard.